Ich bin in Königsberg geboren. Mein Name ist jetzt verheiratete Helga Hering, geborene Woveris. Ich bin geboren am 2.9.1934 und habe in Königsberg auf dem Viehmarkt gewohnt, gegenüber der Lutherkirche. Wir sind nach den Bombenangriffen im August 1944, mussten die Mütter mit mehreren Kindern, wir waren drei Kinder, aufs Land zu Bauern, also ausgesiedelt aus der Stadt wegen der neuen Bombenangriffe, die da wohl angekündigt waren. Und da sind wir auf einer Sammelstelle zugeteilt worden in den Kreis Heilsberg. Und da sind wir dann mit dem Zug hingefahren worden. Und auf dem Bahnhof in Heilsberg waren dann Bauern, die uns dann in ihr Dorf mitgenommen haben, beziehungsweise in ihr Haus, wo sie dann eben und wo wir eingeteilt waren. Ne? Und dann haben wir da ein kleines Zimmer bezogen. Da wohnte, vorher wohnte da dieses Hausmädchen da, dieses Dienstmädchen. Das war eine Polin, die musste leider dann das Zimmer verlassen. Ich weiß gar nicht, wo die dann nachher schlafen durfte. Jedenfalls, wir sind dann in das Zimmerchen gezogen, da waren zwei Betten und da haben wir drei drin, da wir drei Kinder und meine Mutti drin geschlafen. Jeder in zwei, immer in einem Bett, zwei, ne? So, und dann haben wir denn da den Bauern geholfen. Der hat noch Kartoffel gerodet und alles und dann gab es, hat die Bauersfrau ganz schönen Kuchen immer, so einen schönen Streuselkuchen gebacken und kam dann mit schönem Kaffee dann aufs Feld. So. Und dann sind wir auch da zur Schule gegangen. Ich kam dann in die vierte Klasse da und das ging dann bis im Dezember. Im Dezember war ja dann schon nachher Schnee und alles. Und da kam ja schon die Front immer ziemlich, hörte es schon mal das Donnern und Bullern da von den Kanonen. Und da ist unsere Lehrerin, die ist dann abgehauen schon. Also die hat da schon das Dorf verlassen, sodass wir freie Ferien hatten gewissermaßen. Das war sehr schön für uns. Das Dorf, das war, wir wohnten so auf dem Berg und das Dorf, das ging dann so den Berg runter. Da sind wir dann rudeln gewesen, viel Schnee. Es war eine wunderschöne Zeit für uns, ne? Aber der Ernst, der holte uns ja dann ein. Nicht? Ich bin dann ein paar Mal, musste ich ins Nachbardorf dann Brot holen und da hat meine Mutti immer mächtig Angst gehabt, weil da schon die Partisanen im Wald waren. Nicht? Das war rund um Wald gewesen, um dieses Dorf. So, naja, und dann im Anfang Februar, da kam, war dann so, dass die Wehrmacht eben kam und uns aus dem Haus raus. Wir sollten das Haus verlassen, wir sollten in den Wald und wir würden dann, wenn diese Kriegshandlungen vorbei wären, würden wir wieder zurück können. Ne? Ja, aber der Bauer, der hatte ja nur schon alles gepackt gehabt auf seinem Wagen und der hat dann uns dann mitgenommen hinten auf dem Wagen, aber es war eben nichts mit in den Wald rein und wieder zurück, ging nicht. Ne? Und dann hieß es immer weiter fahren und so sind wir dann nach Heiligenbeil unterwegs, viel Mist erlebt praktisch, die Orgelpfeifen da, also die ganzen Orgelkanonen, also es war schon schlimm gewesen und dann haben wir überall übernachtet in Scheunen und in Ställen und mit dem Militär und sowas, also es war wirklich nicht schön, war schlimm gewesen. So, also dann sind wir dann weitergefahren dann bis nach Heiligenbeil. Da war für uns dann die Auffahrt aufs Eis. Und da war dann so ein ganz großer Marktplatz und die ganzen Fuhrwerke, die waren ja nur für das Eis, was ja nun nicht mehr so tragfähig war, mussten alle runterschmeißen, ihre ganzen. Der ganze Marktplatz war voller Speckseiten und Nähmaschinen und Kleider und Koffer und es war fürchterlich. Also es hat ganz schlimm ausgesehen. Ne? So, naja, und dann hieß es dann, ach so, dann war noch mal ein Flugzeug, was sich da mit einem anderen Flugzeug dann beschossen hat in der Luft und fiel dann runter. Oh, passt mal auf, das sind jetzt die Russen, die runtergefallen sind. Ja, war aber leider nicht, ne? War ein deutsches Flugzeug. Das haben wir aber dann auf der Rückfahrt, weil wir zurückgelaufen sind, haben wir es gesehen. Ne? Naja, und dann sind wir dann aufs Eis raufgefahren. Und das ist ja eine verhältnismäßig breite Stelle da in Heiligenbeil, bis man dann zum anderen Ufer gefahren ist. Und das war ja alles Kolonnenfahrt, ein Fuhrwerk ans andere. Ja, und da waren schon sehr viele eingebrochen, da Fuhrwerke und Pferde und also es waren schlimme, schlimme Anblicke für uns Kinder gewesen, ne? Und wir saßen ja nur hinten auf dem Wagen und hatten bloß so eine Decke uns zuzudecken. Und wir haben ja den von der Wehrmacht haben wir ja den Brot gekriegt, dass wir hatten ja nichts zu essen mitgenommen. Das heißt, wir hatten ja nichts, nicht? Wir sind ja da so, wie wir gestanden haben, sind wir auf den Wagen geklettert und los. Nicht? Meine Mutti sagte noch zu meinem Bruder, wollen wir nicht das Album noch mitnehmen, dass wir ein Andenken haben? Ach, sagt der Mutti, die schönen Bilder rausreißen und so. Und dann haben wir das Album da im Keller gelassen. Ne? Naja, ärgerlich, aber es war so. Naja, sind wir eben aufs Eis drauf und bis zur anderen Seite gefahren und immer ziemlich dicht an der Küste lang, sodass wir die Küste eben immer sehen konnten. Und dann war auch Tiefbeschuss, dann kamen die russischen Flugzeuge, die uns dann eben im Tiefbeschuss alle geknattert. Wir sind da unter dem Wagen gekrochen und dann unter den Leiterwagen. Und so ging das dann weiter. Dann blieben wir wieder stehen, dann hatte die Wehrmacht wieder Vorfahrt. Wir durften dann nicht mehr weiterfahren, wir mussten stehen bleiben. Und das war schon sehr belastend, also sehr, sehr angestrengt und so für uns alle, ne? Mit dem Essen, mit warmes zu trinken, hast du nie was gekriegt. Naja, und wie wir denn in der Nähe von Kahlenberg waren, da haben wir auch wieder so viele Tage gestanden auf einer Stelle. Da sagte dann die Bauersfrau zu meiner Mutti, Frau Wuwes, kann der Klaus nicht auch mal an Land gehen? Da ist ja das Militär und die haben Gulaschkanonen, dass er uns mal ein bisschen warmes zu trinken holt und so. Denn es ist sonst zwar ihr Sohn, der ist ja nur älter gewesen, nicht? Der ist dann immer hingegangen. Aber mein Bruder, der war ja nur erst 12. Nur ist der jedenfalls mit solchen kleinen Hausschuhchen, damit so eine Kamelhaar-Hausschuhe, ist der dann, naja, nicht, also die Blechkanne genommen und da ist er eben an Land gegangen, nicht immer los. Und wie er an Land war, da setzte sich dann unser Treck in Bewegung, nicht? Also das war dann eben, ja, was nu, der Klaus ist noch nicht da, was denn nu, wir können doch nicht absteigen, was machen wir bloß, ne? Und er hat sich dann gesagt, na ja, wenn die da losfahren, ich gehe an Landrand lang und dann werden wir uns schon treffen. War aber nicht. Er ist an Land lang gegangen, wurde dann von zwei jungen Frauen mitgenommen. Und wir haben meine Mutti, die war kopflos gewesen. Also die, das war furchtbar für meine Mutti und für uns ja auch, nicht? Also mir läuft jetzt noch ein Schauer über, wenn ich dran denke, nicht? Wir sind nur dann nachher in Vogelsang, sind wir an Land, waren wir denn mit dem Treck, denn war der denn eben da, wo er das Ziel erreicht hat. Und da ist meine Mutti sofort zum Roten Kreuz und die hat alles in Bewegung gesetzt, um zu erfragen, ob da irgendwie Kinder, die sie auch, es sind ja viele Kinder, die da alleine waren, nicht? Die da weg von Eltern getrennt oder irgendwie, ne? Naja, aber war nicht. Naja, dann sind wir weiter bis Dirschau runtergefahren von Vogelsang, nach Dirschau runtergefahren. Und da haben wir dann auch wieder warten müssen. Da haben denn die Wehrmacht hat die ganzen Pferde da erschossen. Das war schrecklich anzusehen, wie sie sich hochbäumten und also es war ein schrecklicher Anblick, ne? Naja, und dann sind wir denn über die Brücke in Dirschau und hinter uns wurde die Brücke gesprengt. Da war sie denn kaputt. Naja, und dann sind wir weiter mit dem, wurden wir immer weiter in Karthaus, wieder das Rote Kreuz, dann haben wir wieder ein Brot gekriegt vom Militär und dann mussten wir von der Hauptstraße runter, weil eben das Militär da Vorrang hatte. Nicht? Sind wir so eine Seitenstraße hochgefahren in Richtung Stolp. Und da sind wir dann eben in diesem Dirschau, in dem Merichau gelandet. Und da hat die Front uns dann praktisch überrollt. Und wir sind ja na, unterwegs, es war furchtbar, die sind gerast, die ganzen Fuhrwerke. Ne? Ich habe einmal, da hat meine Mutti mich gerade wegreißen können, sonst hätte ich die Deichsel vom Hinterwagen in den Kopf gekriegt. Nicht? So habe ich gesessen und geschrien und meine Mutti riss mich dann weg, sonst wäre vielleicht mein Kopf weg gewesen, aber was weiß ich. Ne? Naja, und dann sind auch die Bauersleute, die waren ja auf dem ersten Wagen, die hatten ja natürlich Plane und alles und die Kleine, das Volk, das war eben auf dem Leiterwagen, nicht? Mit dem Sohn, ne? Naja, und dann kam ein Panzer an und da meinten ja, viele Leute schrien dann, oh, die Deutschen kommen, die Deutschen, ja, und das war aber Russen, ein Russenpanzer, da stand ein Mongole drauf und der machte immer so, dass wir sollen zur Seite fahren, nicht? Dass er, ne? Naja, und aber die Bauersleute, die waren weg, die waren irgendwo, weiß ich, wie weit die schon waren. Nicht? Wir mussten ja dann von der Straße runter ins erste Gehöft in den Hof reinfahren. Und da kamen natürlich die Russen, dann ging das Theater ja los mit Vergewaltigen und mit die Polen, die sagten nur Polka, Polka, Polka, sagten sie immer nicht. Die wurden ja dann nicht angefasst, nicht, aber die Deutschen haben sie ein Zimmer freigemacht, kamen die ganzen deutschen Frauen, haben sie denn da mal reingeholt. Ich wusste ja nun gar nicht, was da mit denen passiert. Die haben geschrien und haben, wer weiß wie, und ich, nicht, was ist da los, ne? Naja, und dann waren wir da etliche Tage, wir haben ja dann die Kampfhandlungen im Dorf gesehen. Wir waren so oben, so das erste Haus, und das ging dann so den Berg runter, standen ein paar Häuser, und dann war nachher freies Feld bis unten ins Dorf rein. Und da waren ganz böse Kampfhandlungen, wovon wir ja dann nicht mehr so gemerkt haben oben. Also wir haben das nun nicht so mit, wir haben zwar gesehen, dass da ein Feuer und was weiß nicht alles, aber Geschosse sind zu uns hoch dann nicht gekommen, kann ich mich jedenfalls nicht erinnern. Naja, und dann waren wir ja etliche Tage da, ich weiß nicht wie lange, weiß ich nicht mehr. Da sagten dann die Russen, sollen alle nach Hause wieder gehen. Poschol da moi, ne? Geht nach Hause, ne? Naja, und meine Mutti hat das wörtlich genommen. Ja, vielleicht war unser Vater vielleicht noch in Königsberg. Wussten wir nicht. Vielleicht ist der Klaus auch zurückgelaufen. Weiß wir auch nicht, nicht? Also jedenfalls waren wir drei, mein jüngster Bruder, ich und meine Mutti, wir waren eben nur alleine, ne? Ja, was nur. Na, und meine Mutti, die hat dann gesagt, na, dann gehen wir eben nach Hause, ne? Und dann sind wir von da oben diese vielen 100 Kilometer eben bis nach Königsberg gelaufen. Mit unterwegs vielen Stopps, überall wo leere Häuser waren, haben wir genächtigt, da haben wir die Schränke durchwühlt, ob wir was anzuziehen finden, ob wir was zu essen finden. Und dann sind wir bis Dirschau wieder gelaufen, und da war ja nur die Brücke nicht mehr, die war ja nur gesprengt, die war ja nicht mehr. Dann sind wir den Damm lang gegangen in Richtung Süden, also zur Nogat hin, ne? Wo die Nogat und die Weichsel denn da sich treffen, also wo der Arm dann auseinandergeht, ne? So, und da, es war ja nur im Februar, Ende Februar war das ja, Anfang März. Und ich weiß, mein Vater hat am 19. Geburtstag, am 19. Februar, da waren wir auf dem Eis, da sagte noch mein Bruder, sagte, heute hat unser Papa Geburtstag. Ja, na, naja. Und dann sind wir eben den Damm lang gegangen, bis denn da dieser Abzweig war, wo die Nugat und die Weichsel sich trennten. Und da waren wir dann auch in so einem Gehöft, in so einem Bauern, in so, aber da waren schon die Polen drinne. Ne? Die Polen hatten da schon. Und dann haben wir da gewartet, bis Tag oder was weiß ich, bis wir einen Bauern fanden, der ein so Boot hatte. Und das war so kalt und stürmisch, und die Wellen, die gingen dann. Also es war schon. Jedenfalls hat der uns dann eines Tages, hat der uns dann rübergefahren über die Memel. Und dann sind wir da den Damm hochgegangen in Richtung Marienburg. Jeden Tag ein paar Kilometer, jeden Tag. Mein jüngster Bruder ist gehbehindert gewesen, der lahmte, an einem Fuß war die Achillessehne nicht mitgewachsen, sodass er den Fuß etwas geschleift hat, ne? So, und das war schon schlimm. Manchmal haben wir so eine Wagen gefunden, so eine Kinderwagen mit so einer großen Räder und so, wo wir ihn reingesetzt haben, dann wo wir den geschoben haben. Und naja, wir sind dann jedenfalls nach Tagen vor Marienburg gekommen. Da war so eine ganze Häuserkolonie hinterm Deich. Da haben wir auch da genächtigt, und da habe ich so ein paar Püppchen gefunden und alles, ne? Und wie gesagt, ich bin überall in diese Häuser gegangen, die verlassen waren, wo war ja nur kein Mensch, habe überall geschnökert, nicht? Wie das so war für so ein 10-jähriges Mädchen, ist das ja was, nicht? Wenn man überall da reingehen kann und gucken, haben da auch Spielsachen irgendwo oder sowas, ne? Naja, jedenfalls sind wir dann da weitergegangen nach Marienburg. Und sind dann hinten, wo die Brücke ist, die ist ja heute noch da, diese Brücke, diese Holzbrücke, ne? Die war ja damals auch schon. Da sind wir rübergegangen und sind dann um die Marienburg rum. War ja so viel kaputt, die war ja total kaputt, ne? Da war an der Wand, die Wand, das war ja alles weg, die leere Wand war da, und da war das Kreuz mit dem Jesus hinter. Das war das Einzige, was da dran war. Also es war ein ganz großartiger Eindruck, den wir da, nicht? Also das, die leere Wand und das riesengroße Kreuz da dran mit dem, ne? Naja, sind wir jedenfalls dann weitergegangen, und bis in Richtung Elbing. Und unterwegs, wie gesagt, haben wir viel Böses erlebt, ne? Viel, die Russen, die haben uns ja überall gefunden. Du konntest dich da verstecken, so viel. Die haben sobald irgendwie ein bisschen Rauch aus dem Schornstein und wir mussten ja irgendwie was machen. Meine Mutter hat dann Holz gesammelt und dann irgendwie ein bisschen Feuer gemacht und so. Es war ja kalt, war ja eben Ende Februar, Anfang März, ne? Naja. Und dann sind wir in Elbing angekommen, durch Elbing gelaufen und wie wir dann rausgingen aus Elbing, da habe ich gesehen, wie sie aus einem Haus ein Fenster aufgemacht hatten, die Russen, und alle Möbel rausgeschmissen. Und da flog auch ein Klavier raus. Also ich hätte weinen können, wie ich das gesehen habe, weil ich als kleines Mädchen, mein Cousin konnte wunderbar Klavier spielen. Und wenn wir da zu Besuch waren, dann habe ich auch rumgeklimpert. Also habe ich den immer beneidet, dass der sowas, aber wir konnten uns das nicht leisten. Mein Vater hätte das nicht bezahlen können, so eine Unterrichtsstunde. Ne? Naja, das war aber nur nebenbei. Das hat mir heute noch so weh getan, wenn wir durch Elbing jetzt gefahren sind hier mit Schuckert, ne? Sehe ich immer das Haus da stehen, nicht? Wo die da durchgeschmissen haben, alle Sachen. All die ganzen Möbel flogen alle durch das Fenster durch. Ne? Naja, und so sind wir dann weiter spaziert, gelaufen, immer die Chaussee lang. Und in Elbing, wie wir denn rausgingen aus Elbing, da war der noch, kamen noch mal die Russen, die haben Razzia gemacht auf der Straße. Die kamen mit Pferde angeritten und haben die Frauen, die da auf der Straße dann eben gelaufen sind, einkassiert, um die dann nach Sibirien zu bringen. Ne? Na und so, meine Mutti hatte uns dann in so einem Haus gelassen und ist dann auf Pirsch gegangen, um zu suchen, ob sie irgendwas zu essen findet. Ne? Ja, und da hätten sie sie auch mitgenommen. Hätten meine Mutti, die konnte noch ein bisschen Russisch. Die ist ja in Wolynien geboren und hat da als Kind, wie sie eben 1917 rausgeholt wurden von den Deutschen, ne, haben sie ja Russisch und Polnisch gesprochen, nicht, sodass sie da eben noch ein paar Worte konnte. Und die hat dann so gebettelt, dann hat ja denn der Russe gesagt, Poschol Idee, nicht? Und dann ist meine Mutti losgelaufen. Sonst hätten wir, weiß ich, was mit uns passiert wäre, mit meinem Bruder und mir. Ne? Naja, jedenfalls sind wir dann nächsten Tag gleich weitergegangen. Immer in Richtung Königsberg, nicht immer die Eins da lang. Ne? Naja, und ich kann mich erinnern, eine Nacht, da sind wir auch in so einem Haus gewesen, so ganz weit abseits sind wir denn von der Straße weggegangen, ganz weit. Und da war ein Ehepaar drinnen in dem Haus, auch Wanderer, die auch zurück wollten, mit der Tochter und die hatte entbunden, die hatte ein kleines Baby gehabt. Ne? Naja, und da hatten wir ein Bett. Da hat mein Bruder hat an der Wand geschlafen, in der Mitte meine Mutti und ich dann außen an der Seite. Und da kamen dann auch nachts die Russen und da ging das auch wieder mit dieser Vergewaltigung, nicht? Da kamen sie dann bei uns ans Bett und wollten Mutti nehmen. Meine Mutti sagte, ich bin krank, nicht? Ja, und dann eben erschießen, sagt meine Mutti, dann erschießt uns aber alle drei. Na? Na, und dann ging er weg und ging in das andere Zimmer, da holten sie diese junge Frau raus. Und haben die angestanden, haben die vergewaltigt. Ich 10 Stück, die konnte den nächsten Tag nicht mehr mit uns mitlaufen, die konnte nicht mehr gehen, die Frau. Ich meine, ich wusste nicht, was das alles ist, nicht? Aber es hat ja meine Mutti nachher später alles erzählt, was da passiert ist. Ne? Naja, sind wir dann, haben wir nachher gesagt, wir werden dann nur in Zukunft nur nachts noch laufen, im Tag nicht. Na, und dann sind wir bis nach Punat gekommen in Königsberg. Da ist ja, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, die Brauerei Ponarter Bier war zu deutschen Zeiten sehr begehrt und war eben die Brauerei. Und davor waren ja Häuser alles Villen, so eine kleinen, so eine schönen Häuschen. Und da haben sie uns dann von der Straße geholt nachts, ne? Ja, und da war das ganze Haus schon voller Deutscher gewesen. Da hatten sie ein Zimmer, da standen rundum Stühle. Und da sind wir beide rein, mein Bruder und ich und meine Mutti haben sie gleich draußen behalten. Und neben mir saß ein alter Mann, dann kam dann auch ein Russe, der fasste dann hier an hier und wollte mich da mitnehmen. Da sagte der alte Mann neben mir, krieg schnell unter den Stuhl. Da bin ich schnell unter den Stuhl gekrochen, sonst hätte er mich auch mitgenommen. Da ich, nicht, also, naja, es war schon schlimm gewesen. Naja, und dann morgens dann. Und Mutti, die habe ich der Mutti gesucht, dann lag die vorne im Zimmer, du, also nicht, wo die ganzen Frauen da vergewaltigt wurden. Ach, ich bin dann, habe mich dann so aufgelegt, auf sie raufgelegt und daneben war dann ein großer Haufen hingekackt, sage ich euch. Also, und ich bin da mit den Fingern rein und also, weil ich, es war jedenfalls schrecklich, es war wirklich nur schrecklich doch, ne? Naja, und dann habe ich ihnen gesagt, Mutti, komm, versuch mal aufzustehen, nicht? Mutti ist aufgestanden. Und dann sind wir drei abgehauen. Und die Russen haben ja gefeiert, die waren alle betrunken gewesen, nicht? Das war wohl denn wo die Kapitulation wahrscheinlich in Berlin schon im Gang oder war schon oder was weiß ich was. Nicht, muss noch nicht gewesen sein, muss noch nicht gewesen sein. Denn wie wir in Königsberg ankamen, da war das ja erst. Naja, und wir sind dann eben durch Königsberg gegangen und an diesen schönen Anlagen, wo wir als Kinder sehr schön gespielt haben, da sind wir erstmal hin, haben wir uns erstmal gewaschen. Und auch was getrunken von dem Wasser, was eigentlich sehr schon, nicht, das war ja schon, da waren ja Leichen und alles drin in dem, ne. Naja, und da sind wir dann weitergelaufen, da sagte meine Mutti so, weil das ja in der Nähe vom Bahnhof sind, ist ja der Teich, der begann ja am Bahnhof, am Hauptbahnhof, diese beiden schönen Teiche, wo ich sagte, wo wir als Kinder viel waren mit den Eltern, ne. So, und dann sagte Mutti dann so, nun gehen wir ja mal zum Viehmarkt und werden mal sehen, ob Papa vielleicht da ist, nicht? Oder was? Naja, wie wir denn schon an der Lutherkirche vorbeigehen, da haben wir gesehen, da räuchert denn der Ganze. Und das war, hat alles noch gebrannt, alles noch geschwelt und alles noch. Naja, sagt meine Mutti so, nun komm, jetzt können wir alle in Pregel gehen. Jetzt, wir wollen nicht mehr leben, ist keiner mehr da und was wollen wir denn hier, ne? Naja, und dann habe ich dann gesagt, Mutti, wir können doch nicht, wir müssen noch warten, ob Klaus und Papa kommen und alles nicht. Und dann sind wir dann wieder zurückgegangen, da die Brismannstraße, da waren denn die Häuser noch ganz. Die stehen auch heute noch, da wohnen ja die Russen noch drin jetzt, ne. Und da sind wir in ein Haus reingegangen, war gleich Parterre, ist ja alles, stand ja alles auf, alles verlassen, alles. Da sind wir reingegangen in eine Wohnung, da waren Betten noch da und alles. Haben wir gesagt, na gut, hier bleiben wir erstmal, denn wir mussten ja irgendwie, mussten wir uns mal einen Kopf hinlegen, ne? So, nächsten Tag kamen die Russen denn, haben gesagt, hier ist alles vermint, wir müssten raus, hier dürften wir nicht wohnen. Und auf dem Hof, das war so ein ganzes Karreehaus gewesen, so rundum, und auf dem Hof, da haben die Russen wahrscheinlich die ganzen Federbetten ausgeschüttelt. Das war alles voller Federn und Inlets lagen da, alles voll, ne? So, naja, wo sollen wir hin? Dann sagten sie, ja, wir müssen da rausgehen nach Schönfließ, da würden die ganzen Deutschen wohnen. Naja, und dann sind wir dann rausgelaufen hier aus Königsberg, das ist ein Vorort von Königsberg gewesen, wo der Friedhof auch war, der Lutherfriedhof. Naja, und da haben wir uns dann in ein Haus, da war das ganze Haus war ja schon voll, aber wir mussten ja irgendwo auch bleiben, nicht? Wir haben dann uns dann eben alle, die lagen alle auf der Erde, die Leute. Wo sollten wir uns denn hinlegen, ne? Ja, und da war es ja auch schlimm gewesen, da haben sie auch sogar die Kinder vergewaltigt, nicht? Da war ein 5-jähriges Mädchen, haben sie vergewaltigt mit einem Kleiderbügel. Die ist natürlich gestorben, nicht? Die hat es doch nicht überlebt, nicht? Die haben, das war jede Nacht, war das Geschrei groß, Kommandant, Kommandant, schrien die Frauen, denn wenn die Russen dann kamen und mit diesen, konnte es ja nichts abschließen, es war ja alles offen, alle Türen, nicht? Die konnten ja rein ins Haus, wo sie auch immer wollten, ne? Naja, und da haben wir denn bis zum Sommer gewohnt. Ja, bis zum Sommer haben wir da gewohnt mit den Leuten da drinnen, ne? Und dann sind wir dann über Acker gegangen, wo noch das Getreide war ja alles noch von den Deutschen da, nicht? Haben wir überall Ähren gesammelt und die Ähren ausgepult, die Körner ausgepult, mit der Mühle gemahlen, hier mit dieser Kaffeemühle gemahlen und haben dann uns irgendwelche Sachen gekocht, da so eine Schlunz gekocht oder irgendwie, na jedenfalls was zu essen gemacht. Und wenn es auch bloß Hafer war, wo die Schlusen drin waren, nicht? Denn die Pelterhafer gab es ja nicht vom Feld, ne? Na und da sind wir dann bis zum Herbst, haben wir da gewohnt, dann hieß es, die Deutschen müssen da auch raus. Es waren ja alles wunderschöne Häuschen, da wollten die Russen dann nur rein. Die hatten ja nun mittlerweile ihre Familien nachkommen lassen. Naja, und wir sind dann nach Speichersdorf gekommen, da haben wir also auch in so einem Zimmer gewohnt, da hinten wohnt, also war so, auch so ein Häuschen, ein Teil vom Häuschen, da wohnten in jedem Zimmer wohnten da eben Leute, da sind sie eben durchgegangen, ob du da geschlafen hast, dich gewaschen hast oder was, nicht, da musste ja einer denn, ne? Ja, da haben wir dann auch gewohnt, den ganzen Winter auch mit Brennholz rangeschafft und alles. Und dann wurden wir wieder mussten wir wieder raus, dann sind wir in ein anderes Haus gekommen, da in so einem Zimmerchen oben. So ein Einzelzimmerchen war das denn, nicht? Da sind wir drei dann eingezogen praktisch. Da waren, haben wir uns dann, hat meine Mutti den Tisch besorgt und das war ja überall alles so zu finden, fand's ja eben alles, ne? einen Tisch und einen Stuhl und ein Bett und so was nicht, aber ansonsten hat es ja nichts. Hat es weder Licht noch Wasser, nichts, gar nichts. Nicht? Da bist du gelaufen nach alte Brunnen, ob da irgendwie Wasser bekommst oder so. Und da hatten sie da hinter dem Garten, was zu dem Haus gehörte, war so ein Graben und da lag ein totes Pferd drin. Und da sind die Deutschen sind alle hingegangen und haben das Pferd ausgeschlachtet, obwohl das schon, wer weiß wie lange gelegen hat, nicht? So ein Schinkenstückchen und kam meine Mutti auch an mit so einem Stück Fleisch, nicht? Wir leben noch, nicht? Nach dem Motto, ne? Naja, und dann, wie gesagt, dann war das dann, zwischendurch bin ich ja nur immer losgezogen. Durch die Ruinen und habe überall immer was gesucht. Denn in der Stadt, da die Fabriken, wo ich da überall rumgekrochen bin, zwischen die ganzen Betonteile und so, wenn da mal was, hätte mich zerquetscht wie nichts, ne? Da habe ich mal in einer Fabrik habe ich mal Salz gefunden, in der anderen habe ich Kaffee gefunden, hier diese Katrainer Kaffee. Also ich habe immer was dran geschafft gehabt, nicht? Und dann zwischendurch sind wir ja auch, dann hatte meine Mutti so einen Handwagen. Dann sind wir da in die Ruinen gegangen, hat meine Mutti die Balken, diese angebrannten Balken runtergerissen, haben wir den zersägt und also wir haben schon Schlimmes durchgemacht, davon abgesehen, nicht? Und dann, ich habe dann den Wagen geschoben und meine Mutti hat den dann gezogen und einmal war dann so ein Balken, da war so ein rostiger Nagel hinten drin und da bin ich immer mit dem Fuß, mit dem Schienbein rangekommen und habe mich ganz doll verwundet. Das war böse gewesen, war ganz böse. Da musste ich sogar da in dieses Russische, wo die russischen Ärzte da waren, hin. Nicht? Heute habe ich noch eine richtige tiefe Narbe da. Ne? So, ne, das war so ein Nebenbei-Erlebnis. Und dann habe ich dann nachher gesagt, so, da war ja auch der in dem Bazar, wenn ihr reingekommen seid, die mit Schukatma, da seid ihr auch da durchgewandert, waren mal die ehemaligen Gaswerke. Und da gegenüber hatten die Russen einen Markt aufgemacht, nannte sich ja Bazar. Ne? So, und da haben die ja die Leute gehandelt. Und ich habe gesagt, na gut, da musst du auch handeln, nicht? Ist der Dienst auch noch so klein, bringt der doch was ein, nicht? Oder wie heißt das Spruch, ne? Naja, und dann bin ich dann durch ganz Königsberg gelaufen, auf dem anderen Ende, auf dem Hufen, da war ein Magazin, ein russisches Magazin. Und da gab es ja dann Zigaretten und alles Mögliche und Unmögliche, nicht? Was aber so, und ich weiß nicht, meine Mutti muss ja irgendwie ein bisschen Geld gekriegt haben. Ich habe dann so einen kleinen Bonus, so einen kleinen Obolus gekriegt, wo ich schon was kaufen konnte mit. Und dann habe ich Zigaretten gekauft. Und dann bin ich auf den Markt gegangen und da waren ja dann so eine aufgestellte, wie eben auf dem Markt ist, da so eine Bretter, Tische oder lange Reihen. Da habe ich immer 3 Zigaretten hingelegt und die habe ich dann immer für so und so, für, ich weiß nicht mehr, für 3 Rubel oder für, ich weiß nicht, wie viel ich die verkauft habe immer, ne? Und einmal hatte ich dann sogar 50 Rubel schon, kam eine, die wollte dann, musste ich wechseln und dann bin ich hingegangen zu einer Russin und die sollte mir das wechseln und die hat mich beschummelt, die hat gesagt, sie hat gar kein Geld gekriegt von mir, wo mein Ertrag war eben weg. Ne? Naja, das war böse, das war ganz böse gewesen. Also da habe ich so geweint, wie ich dann nach Hause ging zu Mutti und sagte, Mutti, wir haben es alles weggenommen, alles, ich habe nichts mehr. Ne? Na, und da habe ich natürlich auch mächtig Hunger gehabt. Also wir hatten 300 Gramm Brot haben wir gekriegt für die Familie. Das waren ja bloß 3 Scheiben und das war mit Alaun gebacken. Das war ganz schweres ein Kastenbrot. Die Stullen, das waren bloß so eine ganz kleine Stulle, aber schwer wie Blei, nass und, ne? Naja, und das war ja nicht viel, 300 Gramm für uns 3, ne? Das war ja nichts, ne? Mutti hat Geld, kriegtest du nicht, wenn, dann hast du vielleicht mal ein paar Naturalien gekriegt und das war's dann, ne? Wenn meine Mutti da in dem Haus war, wo sie da für die Männer gekocht hat, da hat sie dann so eine na, hier so ein Felddings und so eine, wie nannten sich diese, wo sie ihr Essen hatten, diese Männer da, die Soldaten. Kochgeschirr. Kochgeschirr voll Essen brachte sie dann mal immer mit für uns 3, also für uns, ne? Ja, das war dann alles. Und dann, die gleichen, ging es ja, wie wir ankamen, ging es ja um, such dir Arbeit, damit du irgendwie was kriegst. Hat meine Mutti, und zwar am Friedländer Tor, war mal eine Fabrik gewesen, da wurden Felle gesäubert. Kuhfelle und alle, jedenfalls alle Felle von geschlachteten Tieren. Ne? Und da musste meine Mutti hin und musste das Fett abkratzen von den Fellen. Dann wurden die eingesalzen, wenn die leer geschabt wurden. Das war äußerst schwere Arbeit war das, ne? Dann wurden die eingesalzen, diese Fälle, und wurden dann zusammengelegt hier so. Und dann wurden sie dann nach Moskau noch irgendwie weggeschafft, nicht? Dann wurden sie weggefahren, ne? So, und dann hat sie denn, da hat sie ein paar Tage mehr gearbeitet, und dann war, wie kam wieder denn die Aktion? Dann haben sie aus dem Teich, wo meine Freischwimmbad war, da haben wir die Leichen, haben sie rausziehen müssen, nicht? Damit so einen Haken, mit so einem ganz langen Haken haben sie die Leichen immer rausgezogen, nicht? Die waren ja dann schon halb verfallen, nicht? Halbe vom Wasser, nicht? Das war auch kein schöner Anblick, ne? So, zumal es ja nun mein schönes Erlebnis war als Kind, dass ich da geschwommen bin, das saubere Teich, sauber klares Wasser, und plötzlich sind da Leichen drin, ne? Und naja, das war dann auch wieder, wo sie ein bisschen Arbeit hatte. Und dann kam es, hieß es mal wieder, es kommt jetzt ein ganzer Schwung Kühe, die sie aus Deutschland alle mitgenommen haben. Denn hier haben sie auch alle weggenommen, allen Leuten, die Tiere, ne? Und die müssen gemolken werden. Da ist meine Mutti tagelang immer hin und hat da gemolken dann, nicht? Bis die dann weitergebracht wurden, die Tiere, ne? Also so haben wir uns praktisch durchgeschleust, durchgequält, wenn man so will, nicht? Naja, und dann war nachher 47 im März, Anfang April. Da kam denn so die... Nee, das war noch anders. Da war zwischendurch, war denn auf einem Markt, in einem Schrebergartenteil, war denn da so ein Platz, nicht so ein Gartenplatz. Und da kamen denn die vom Roten Kreuz, die haben verlesen, wenn mal so Post angekommen ist, säckeweise kamen die, aber keine Adresse war, keiner wusste, wo wer wohnt. Und da hat meine Mutti die Karte von meinem Vater gekriegt. Und da schrieb mein Vater, der Klaus und ich, wir sind hier in Greifswald, ne? Sagt Mutti, jetzt kann ich sterben, jetzt könnt ihr ins Heim gehen, nicht? Denn meine Mutti, ich kann euch ein Bild zeigen, wie meine Mutti ausgesehen hat, also KZ ist gar nicht dagegen, ne? Wie die ausgesehen haben, ne? So, naja. Und dann bin ich ja dann auch weiter auf Pirsch gegangen, dann war da an dem Schrebergarten so ein großes Feld mit Kohl. Und dann, ja, der Kohl, das wäre ja mal was Schönes, so ein schönes Kohleintopf oder irgendwie mindestens Kohl, weil was zu essen, ne? Dann bin ich dann hingegangen da, Messer mit Messer, Beutel, habe ich mir in so ein Loch im Zaun da gesucht, bin ich dann hingekrochen auf das Feld, weil die ja, da haben ja die beobachtet, das Ganze, nicht? Die sind ja da rumgeritten mit ihren Pferden, die wussten ja genau, die Deutschen haben Hunger, ne? Naja, und dann habe ich dann einmal einen Kohlkopf denn erwischt. Rennen und dann wieder so zurückgekrochen durch meinen... Und dann hat Mutti gesagt, oh, jetzt haben wir endlich mal was zu essen. So. Naja, der war ja nur meine Alle, der, ne? Ja, Helga, willst nicht noch mal gehen? Und da hatte ich so eine ganz schöne rote Strickjacke gehabt. Alles immer ran organisiert, was man so, nicht, anzuziehen, ne? Naja, und ich wieder zu dem Loch hin. Aber da war schon so ein weites Feld abgegrast, dass ich weit ruppen musste. So, aber um nicht gesehen zu werden, habe ich meine rote Jacke ausgezogen und habe die vor dem Loch liegen lassen, damit ich nicht gesehen werde. Aber die Tante da auf dem Pferd hat mich doch gesehen. Und kam die angaloppiert und ich ohne Kohl bin ja nicht weggekommen. Ich habe ich nicht mehr geschafft. Ne? Da musste ich dann mitgehen, nicht? Den Kopf runter. Ohne Kohl, ohne alles, ohne Strickjacke, ohne alles. Dann haben sie mich mitgenommen auf diese Kommandantur und dann haben sie mich erstmal zusammengedonnert, nicht? Wie ich, das ist Diebstahl und ach und was weiß ich alles, nicht? Was sie mir denn da, ne? Musste ich meine Adresse sagen und wie ich heiße und so weiter. Naja, und dann durfte ich aber gehen. Ohne Kohl, ohne Strickjacke. Ich bin bloß nach Hause gelaufen, denn so meine Mutti. Und meine Jacke, oh, meine schöne Jacke. Ich wollte ja wieder hingehen, nicht? Meine Jacke war mir dann weg. So, also das war erstmal dann gestorben, das Ding, ne? Ja, nun müssen wir ja woanders mal hin. Wo gehen wir noch was besorgen? Dann sind wir zum Holländer Baum gelaufen. Immer so eine Schar Kinder, ne? Holländer Baum ist der Verschiebebahnhof zu deutschen Zeiten gewesen. Das ist, wo die Eisenbahnbrücke ist, die über den Pregel geht, vielleicht habt ihr die gesehen, wo, wenn ihr da mal Königsberg wart. Die Eisenbahnbrücke war ja auch gesprengt, Und da sind wir jedenfalls hin. Und dann sind wir über diese Stücke, die da im Wasser waren, diese Eisenstücke, über diese Stücke geklettert, um rüberzukommen. Die gucken ja überall raus, die Stücke, und dann geklettert und hier. Naja, wir jedenfalls zu diesem Verschiebebahnhof dann hingelaufen, die Schienen immer lang. Und da war dann so eine Rampe gewesen, wo diese ganzen Waggons immer dran standen zum Entladen und Beladen, ne? Und da haben wir Kinder denn uns da rumgelümmelt, regelrecht rumgelümmelt. Dann haben wir gesungen, Wolga, Wolga, Voskresenje und alles so eine Russenlieder. Und jedenfalls haben wir denn um Aufmerksamkeit nicht irgendwie unbedingt, dass wir da, ne? So, und dann war das denn, dann haben sie wahrscheinlich Vertrauen gemacht, die Kinder spielen da und so was. Dann haben wir eines Tages, haben wir denn die Blombe aufgemacht und haben wir alles rausrieseln lassen, immer in unsere Beutel rein. Das war Getreide da drin, Hafer und dann. Hatte ich denn meinen Beutel so schön voll Hafer gehabt, ne? Ja, und dann kamen auch die Russen und dann haben sie uns dann alle mitgenommen, ne? Alle mitgenommen, haben sie uns eingesperrt im Ponat in so einem Haus. Und ich war unten in so einem Zimmer drinne und da war ein Balkon dran. Naja, für mich ist ja da auch da alles so hoch gewesen, ne? Denn nachts, dann habe ich dann die Balkontür und bin da über die Brüstung gesprungen, runtergesprungen, war ja Parterre, Hochparterre, ne? Und bin nach Hause gelaufen. Da kam ich dann morgens praktisch an. Ich bin ja die ganze Nacht durch die Ruinen dann gelaufen, um denn, weil ich sagte ja schon, Speichersdorf ist an dem Ende von Königsberg, nicht? Also raus, draußen in Richtung Grenze, wo man denn jetzt rüberfährt, wenn man da nach Ostpreußen fährt, nicht? Preuß-Eylau und da, ne? Naja, ach, meine Mutti war natürlich glücklich, dass ich wieder da bin. Aber es war natürlich sehr für sie, nicht, dass ich dann nur weg war, Klaus weg, ich nur auch weg. Ne? Naja, und dann hieß es dann nach einer Zeit, hieß es dann, ach so, wo ich die Zigaretten verkauft habe, muss ich noch mal erzählen. Ich sagte ja, dass ich da immer so einen Hunger hatte. Nicht? Nur hatte ich ja hier Spitzkiss gehabt, Spitzkiss sind ja Streichhölzer, nicht? Wir heißen ja auch Spitzkiss, ne? Und da habe ich gedacht, die Frauen, die jippeln immer so nach Zigaretten und sagen, das ist so wie Essen. Und da waren so eine alten Baracken und da habe ich gedacht, du musst du doch auch mal versuchen, ob du denn keinen Hunger mehr hast. Ne? Dann habe ich mir eine Zigarette genommen, bin in diese Ruinen, diese Baracke gegangen und habe mir so eine Zigarette angesteckt, nicht? Ich mit meinen 11,5 Jahren. Ne? Ja, also Kinder, ihr könnt das gar nicht vorstellen, wie mir war. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und seitdem, ich habe nie in meinem Leben eine Zigarette mehr angeraucht. Nie. Naja, das war aber nicht so, dass ich keinen Hunger mehr hatte. Mir war bloß wahnsinnig schlecht und es war ganz schrecklich. Ne? Naja, jedenfalls wieder zurück zu dem Markt weiterverkauft. Die Dinge sollen die anderen, die rauchen, also ich nicht mehr. Und das war nur so ein Zwischenerlebnis gewesen, nicht, was ich da auf dem Markt. Und wie gesagt, es waren viele schlechte und. Naja, wie gesagt, mit dem Frühjahr 47, da hieß es dann, ja, da fahren so viele Kinder nach Litauen. Helga, willst du nicht auch nach Litauen? Die gehen da betteln und kommen dann wieder zurück mit Sachen hier und bringen das immer hierher. Und ach, Mutti, sag ich, was da soll ich denn da hinfahren? Nee, also, und nein und so. Naja, aber ich habe mich dann doch über, ich meine, wenn es da was zu essen gab, nicht, also dann hat man sich dann doch, genau wie der Klaus mit dem Trinken übers Eis da gelaufen, so bin ich dann auch dann Kopftuch umgebunden. So wie die Russenkinder da getrunken haben, ne? Und dann bin ich dann zum Holländer Baum gelaufen dazu. Und wie gesagt, war ja viel, war ja weit zu laufen, ne? Ja, und da musste ich ja nur warten, bis eventuell ein Zug fährt. Ich wusste ja nicht, wann der Zug oder ob, ne? Das müsste mein Bruder. Der hat ja so ein dickes Buch von seinen Erlebnissen geschrieben. Der hat ja natürlich, ich meine, das gehört nun nicht hier rein, der ist da natürlich wie er da angelandet ist, da wegen der Kaffee holen, die haben ihn zwei junge Frauen mitgenommen. Und unterwegs war er den Frauen lästig, da haben sie irgendwo übernachtet und haben sie ihn einfach liegen lassen, haben sie ihn einfach schlafen lassen, sind abgehauen. Dann war der Bengel ja alleine, ne? Ja, Dann ist er bis Danzig gelaufen. Bis Danzig gelaufen und hat sich da dem Roten Kreuzchen angeschlossen. Aber hat noch irgendwie unterwegs, hat er noch bei irgendwie alten Leuten geschlafen, die ihm über ein paar Schuhe gegeben haben, dass er da diese Kamelhaarschuhe, die hatten früher so einen kleinen Riegel, vielleicht habt ihr sowas schon mal gesehen. wenn man die angezogen hat, dann ging man über, dann war so auf eine Seite und dann ging so eine Schnalle rüber, die klappte da so ein wie manche Uhren. Die gibt es doch auch heute auch noch mit solchen Verschlüssen. Ne? Und dann waren die eben an den Füßen fest. So. Und das hatte er ja nur angehabt, weiter nichts. Sie hat bloß so eine dünne Ledersohle gehabt, weiter nichts. Und da hat er noch Schuhe gekriegt, also da ist er dann in Danzig da zum Roten Kreuz weiter. Und eines Tages hieß es dann, da geht ein Schiff. Und da hat dann das Rote Kreuz gesagt, ja, du kannst mitkommen, wenn du ein kleines Kind dich irgendwie, dass du das betreust. Und dann hat er gesagt, na gut, dann habe ich mich dem Kind irgendwie Hund auf den Arm, ne? Und dann ging es dann auch auf Schiff, ne? Und dann ist er bis Stralsund mitgefahren, ne? In Stralsund, weil er ja, wir hatten, wie es die Luftschutzalarm immer gab, da hieß es, haben die Obersten gesagt, jeder, auch die Kinder erst recht, müssen einen Beutel haben. Und da sind alle Papiere drin, Zeugnisse, Geburtsurkunde und, ne? Und das hatten wir aufgeschrieben von unseren Eltern bekommen, dass der Halbbruder hier in Dietrichshagen bei vor Greifswald wohnte. Ne? Der hatte mal gesiedelt da, nicht? Und dass wir uns denn da auch treffen, wenn der Krieg zu Ende ist. Nicht? Und da ist mein Vater hin und da wusste Klaus ja auch, dass er da hingehen muss. Nicht? Und da ist er von Stralsund bis nach Greifswald zu Fuß gelaufen. Und hat denn da gefragt, hier, wo ist hier denn der sowieso, ne? So, naja, wo ist Mama, wo ist Helga, wo ist der Dietmar, nicht? Ja, weiß ich nicht, ne? Naja, aber der war jedenfalls bei meinem Vater. So, das war nur den seine Geschichte, ne? Ja, aber unsere eben, die ist nun mal nicht so schön, dass mein Bruder, der machte meiner Mutti bis so lange sie lebte, Vorwürfe, warum sie nicht der Wehrmacht hinterhergegangen ist, sondern zurück. Naja, wenn du gesagt kriegst, geh nach Hause und jeder Kriegsende hat das als Vorschrift gehabt, dass die Leute nach Hause gehen, in ihre, da wo sie geflüchtet waren, ne? Dann geht man doch dann nach Hause. Weiß man denn, dass man da was erwartet oder überhaupt was erwartet, ne? Und so ist meine Mutter auch mit uns gegangen. Gewiss, es war unheimlich anstrengend. Ich meine, dass ich diese, wenn ich mit Zucker das erste Mal da gefahren war, war mein Bruder ja dabei. Ich sage, denk mal, Klaus, diese ganze Tour ist deine Schwester, dein Bruder und deine Mutter gelaufen. Mit unseren kurzen Beine. Und den anderen haben wir geschoben. Beziehungsweise, wenn wir uns den Wagen und das Ding auch noch weggenommen haben, musste er noch laufen, dachte der kleine Matz, ne? Naja, jedenfalls so. Nun komme ich dann auf diesen Bahnhof an und warte und warte und warte. Und dann hieß es dann plötzlich, aber das waren alles nur große Tierwaggons, ne? Diese ganzen großen hässlichen Dinger mit diesen aufzuschiebenden Türen, ne? So, und dann, eines Tages hieß es ja, jetzt dieser Zug, der fährt in Richtung Moskau, also der fährt die Schienen lang, ne? Naja, und dann habe ich gedacht, so, wenn die Türen aufmachen, aufschieben und die Leute reinschauen, dann gehst du, drängelst dich auch irgendwie da rein, ne? Habe ich mich dann auch reingedrängelt da in so ein Dings und da war alles schon voll, aber ich habe mich dann so eine Ecke verkrochen, denn und dann haben die Russen aber eine Razzia gemacht, nicht? Aber ich habe ja ein rundes Gesicht und wenn ich da diese Tuch da ummache, habe ich auch rausgesehen wie ein Russenkind, ne? Und da war eine Frau, die hat jetzt auch zwei Kinder gehabt, aber eine Russin, ne? Und die hat gesagt, Khadi Sumi, ne? Da bin ich dann, habe ich dann bei den anderen beiden hingesetzt, sodass ich dann unbehelligt blieb. Aber in Insterburg, wo ja auch immer jetzt Schuckert hinfährt, ne? Da haben sie einen so einen 14-Jährigen rausgeschubst während der Fahrt. Das war fürchterlich an. Also diesen Anblick werde ich nie los. Dieser Russe, der da drinne war, der hat den rausgeschubst. Ne? Also, naja, das war eben so. Naja, jedenfalls bin ich denn in Kaunas angekommen. Das war morgens, wir sind die ganze Nacht da durchgefahren. Morgens war es, wo es dann hell wurde, da angekommen auf dem Hauptbahnhof in Kaunas. Und ja, na, wohin jetzt? Na, die Massen, wo die da hingelaufen sind, bin ich immer hinterhergetrabt. Irgendwo werden die schon hingehen, ne? Na, dann sind doch die meisten zum Markt gegangen. Auf dem Markt bin ich dann irgendwie gelandet. Und da waren ja nur viele, die ganzen Buden waren ja denn da, so die Verkaufsstände waren denn da, wo die da verkauft. Oh Mensch, da ging mir das Herz über der Magen. Und oh Mann, was es da alles gab. Na, bloß Helga hat nichts gefarbt davon, ne? Naja. Dann waren da zwei so eine Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Und weil ich alleine war, habe ich mich denen angeschlossen, ne? Und die waren wohl schon, ich weiß nicht, ob die schon länger da waren. Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß bloß, dass es ein kleiner Junge und das Mädchen war so ungefähr so wie ich. Naja, und da, ich hatte ja auch so eine Milchkanne, hatte Mutti mir mitgegeben. Und dann sind wir dann über Land gezogen. Hier geklopft und da beim Bauern, da hat ein Stückchen Brot gekriegt und hier mal geschlafen auf Stroh, auf der Küche oder wo wir überall immer untergekommen sind. Nicht? Das war, ich weiß gar nicht, wie lange das war eine ganze Zeit, war, weiß ich nicht. So, naja, aber immer wieder sind wir zwischendurch zum Markt wieder zurück da. Ne? War aber in Kaunas diese Brücke gesprengt. Die Brücke gab es nicht, die war weg. Und unten, das ging ja da so steil runter an der Brücke links und rechts, und unten war dann so ein Fährmann, der dann immer hin und her gefahren ist. Ne? Naja, da ist mitgefahren mit dem Fährmann und dann rübergegangen da zum Markt und dann rumgebettelt. Ne? Na, und dann plötzlich sprach mich dann eine Frau an. Und im letzten Nachtquartier, wo wir da waren, da haben wir gefragt, ob wir unsere Sachen da lassen könnten. Nicht? Ich hatte ja einen Rucksack und hatte auch ein bisschen Wäsche, was meine Mutti mir mitgegeben hatte, nicht in eine Bluse und irgendwie Kleinigkeiten. Ne? Und das haben wir dann alles da gelassen bei denen. Da hätten wir dann die nächste Nacht auch wieder da auf dem Strohdings schlafen können. Ne? Naja, und dann sind wir auf dem Markt und da sprach mich eine Frau an. Ich habe sie ja nicht verstanden. Und dann hat sie die andere am Stand, hat sie der was, und die konnte Deutsch. Und die Frau übersetzte das und sagte, die Frau möchte mich mitnehmen, ob ich mit ihr mitgehen will. Wohin denn? Ja, sie möchte gern ein Mädchen haben. Sie hat kein Mädchen, sie hat nur zwei Jungs, sie möchte gern ein Mädchen haben. Hat kein Mädchen, ihr Mädchen war gestorben, das hat sich dann später, hat sie mir das dann erzählt. Ne? Ja, und ja, kann ich aber nicht, ich habe meine Sachen nicht hier. Und dann sagten sie, ja, um eins fährt aber das Schiff. Das musste man das Schiff, die Memel langfahren bis nach Wilki. Wilki hier ist das Schiff, das fuhr nach Tilsit. Und in Wilki musste sie aussteigen. So, naja, nur, ja, was nur, ja, ich habe ja meine Sachen, ich muss erst die Sachen holen. Ja, aber um eins fährt das Schiff. Und ich gelaufen zu dem Steg da unten, wo der rüberzufahren ist, da mich rüberfahren lassen, hochgelaufen da diesen Berg und gerannt, wie als ob ein Hund hinter mir her ist, nicht zu dieser Stelle meinen Rucksack holen. Aber nur schnell den Rucksack genommen und wieder zurück. Und wie ich rankam, war die Fähre gerade drüben und das Schiff stand da hinten. Meine Güte, was mache ich denn jetzt? Ich gewibbert, hoffentlich, ne? Naja, dann kam die Fähre, ich mich rüber jetzt zum Schiff gelaufen und da zog der aber diese kleine Gangway ein. Ne? Und die Frau, die stand dann schon nicht da und dann hat sie dann gezeigt, hat sie denen dann das erzählt, sie sollen das, dann haben sie mich dann raufgelassen. Und dann bin ich mit der mitgefahren. Still ruht der See, sie konnte kein Deutsch, ich konnte kein Litauisch und das war's dann. Also ich denke, irgendwo wird es wohl mit mir hingehen. Ne? Na, wie gesagt, ist sie da in Wilki ausgestiegen mit mir und dann ist es da etliche Kilometer zu laufen gewesen bis zu ihrem Klackdorf da, nicht? Das war so ein kleines Dorf, da waren schon ein paar Häuser davon abgesehen, ne? Naja, nun kam ich denn da an und dann hat sie denn da mit dem Tevialis da, mit dem Mann da, mit ihrem Mann gesprochen und da war der Sohn ja auch noch, ich habe ja nichts verstanden, was sie erzählt haben, ne? Und dann fragte der Mann, ob ich Russisch verstehen würde, ne? Ja, Russisch verstehe ich, nicht? Und da habe ich mich denen immer nur über Russisch, habe aber dann dabei aber auch mein Litauisch gelernt, nicht? Dass ich konnte wirklich perfekt Litauisch, ne? Naja, und dann war der Sommer, habe ich ja dann da arbeiten müssen bei den Leuten, nicht? Arbeiten, eben was ich konnte. Ich habe Kühe gehütet und dann war ich immer so müde und dann war das kalt gewesen. Einmal hatte ich mal so ein Plaid gekriegt, da so einen alten Mantel von ihr, wo ich mich da an das Rübenfeld hinsetzen musste, um die Kühe, damit die nicht in die Rüben gehen. Ne? Und da war ich eingeschlafen mit meinem Plaid da. Ne? Gefroren, eingeschlafen. Nicht? Und da kamen die auf das Feld. Und die Kühe, die ja nur in den Rüben waren. Meine Güte, das war ja was los. Ne? Da habe ich natürlich, naja, jedenfalls war das nicht ganz so schön. So ein andermal hatte ich ja schon erzählt, dass ich da die Haken sollte, da so ein abgemähtes, die haben ja nur mit der Sense gemäht, nicht? Dann bin ich da hinterhergegangen, den Garben gebunden und aufgestellt, diese Hocken und alles. Und dann wurde denn das nachher mit so einer Holzhake. Also die hatten so einen ganz langen Stiel und waren ganz breit, also schwer für mich. Ne? Da musste ich den Haken dafür so und dann so ein Häufchen immer machen. Und da konnte ich mal einen Tag nicht. Da war das so schwer und mir tat alles weh schon. Was man die Finger tat mir von dieser Hake. Ne? Da wollte ich den abhauen, wollte ich dann weggehen. Und da kam der dann, hat er seinen Hosengürtel abgeschnallt und kam hinterher, wenn ich nicht will, nicht, denn, naja, Schläge wollte ich ja nicht haben, nicht, also gehst du wieder hin, machst du wieder das Ding weiter, ne. Naja, das war dann mal, und dann war im Dorf, im anderen Ende war auch ein deutsches Mädchen, eine Ingrid, ich hätte gerne gewusst, was aus der geworden ist, aber sie vielleicht auch, ich weiß es nicht. Wir haben dann mal, wenn Mittagspause war und warm war, die hatten sich dann mal ein bisschen so zurückgezogen, die Bauernsleute, ne? Dann bin ich mir mal hingelaufen zu der, ne? Da haben wir Himbeeren da gepflückt im Wald und gegessen. Aber dann nachher kam dann die Zeit, wo es dann hieß, die Russen möchten nicht, dass die Litauer deutsche Kinder bewahren da, ne? Dann haben sie mich einmal, wo es hieß, die Russen kommen, gehen jetzt schon, haben sie mich schon einmal so rückwärts in den großen Backofen reingeschoben. Das war wirklich, da gingen 8 so eine großen Brote rein, aber wirklich so eine großen Brote. Da haben wir ewig gegessen und zwar wurden die Brote da nicht einmal so in einer langen Scheibe, da wurde einmal das Unterteil geschnitten, Brot umgedreht, Oberteil geschnitten. Da hast du entweder das Oberteil gekriegt oder das Unterteil, nicht so. So, also so groß waren die Brote, wollte ich nur damit ausdrücken, ne? Naja, und da haben sie mich dann reingeschoben, da in den, das dann zugemacht, die Klappe. Und wie die dann weg waren, konnte ich dann, haben sie mich wieder rausgezogen, ne? Naja, und dann war das, nachher wurde es nachher aber sehr intensiv, dass die da weitergesucht haben. Und dann haben sie mich dann weggegeben, dann haben sie mich dann zu so einer Lehrerin gegeben, die hat dann im anderen Dorf irgendwie unterrichtet und so. Und da musste ich auch, da musste ich ihre Wäsche waschen und alles sowas. Also das war schon, das war richtig, richtig schlimm für mich, ne? Richtig, keine Ahnung, Rummelbrett und was weiß ich nicht, so waschen und so. Und dann hat die manchmal ihre Regel gehabt und ihre Büchsen waren dann so entsprechend. Und ich habe mir gedacht, was ist denn das alles, ne? Naja, und einmal, wie wir vom Feld kamen, die Mamite und ich ja, die Bauersfrau, ne, da lief ihr auch Blut runter. So, da habe ich gedacht, Mensch, was ist das? Da sage ich ihr das, ich sage Mamite nicht und so und so. Ach, sagt sie nicht so. Keine Ahnung, was das ist, ne? Und wie ich denn da bei dieser Lehrerin war, die Uchitele, die, da habe ich nur mit ihr zusammen in so einem ganz kleinen Zimmerchen geschlafen. Die hatte, war das, das war auch ein Bauernhaus, so ein Bauerngehöft und die hatten so ein kleines Zimmerchen an die Lehrerin abgetreten. Ne? So über Tag, wenn sie dann weg war und ich dann alles fertig hatte da für sie, na, dann habe ich mich da vorne bei den Bauerskindern da aufgesetzt. Und die hatten auch so einen Ofen gehabt, einen ganz großen Ofen mit einer Bank so vor, so eine, nicht so rund, so ein richtig. Und da saß der alte Opa immer, das war richtig ein alter Opa, der hatte Bart und alles gehabt. Und da habe ich mich mal zu dem gesetzt und da habe ich ihn so angeguckt und der hatte den ganzen Bart voller Läuse gehabt. Diese Filzläuse, den ganzen Bart, da habe ich gesagt, nie wieder, da habe ich dann eben gemieden. Also da wollte ich, obwohl ich sicher nachher selber Läuse gehabt habe, aber nicht so, ne? Naja, jedenfalls habe ich denn da mit den Kindern, habe ich denn gebastelt, denn ich habe ja da in der Christenlehre oder Christenkinder, wo die Kinderstunde war, haben wir ja viel gemacht mit den Schwestern, viel gespielt, gebastelt und so. Und nun konnte ich ja auch viel. Dann habe ich denn da den Kindern übermittelt, wie das gemacht wird. Die haben sich dann mal gefreut. Da habe ich ihnen einen Bauernhof gebastelt, hier aus Papier, wenn das dann so eingeschnitten wird, dann wird das umgeklappt, dann ist oben das Dach richtig und da kannst du dann raufmalen. Die haben sich gefreut, habe ich dann aus allen Größen, habe ich denen einen Bauernhof gemacht, ne? Naja, und eines Tages kommt dann die Kasüni, die Schwiegertochter von denen, und sagt, ach so, da wollte die Lehrerin, die wollte Ostern heiraten, Ostern 48. Die wollte heiraten. Und, ich habe ihr ganze Zwischenteil ausgelassen. Ja, und die wollte heiraten und da war ich gerade dabei, Kuchen zu rühren. Und er sagt, ich muss immer nur so rühren, nicht so, nur so. Naja, und dann kam die Kasuni rein und sagte, Helga, die sagten immer Galka, das Haar konnten die auch nicht recht sprechen, Helga nicht, Galka. Willst du deine Mutti sehen? Ja, natürlich will ich meine Mutti sehen. Ja, der Tivialis, also der Vater, hat ihn in Kaunas auf dem Markt gesehen, getroffen und gesehen, man weiß nicht mehr was. Naja, und da habe ich alles stehen und liegen gelassen und bin mit der Kasuni nach Hause gegangen, also zum Bauernhof, und da saß meine Mutti. War meine Mutti da. So, also schlimmer wie so. Wo ist der Dietmar? Das war die erste Frage, wo ich gefragt habe, nicht? Wo ist der Dietmar? Ja, der ist noch in Königsberg, ich will dich holen. Naja, das war aber sehr vorgegriffen nun. Ich muss das leider zwischendurch erzählen, dann irgendwie von dem, nach dem müsst ihr denn schneiden, müsst ihr denn zurückbringen, dann, nicht? Da, wo ich da den Sommer über da bei den Leuten war, nicht? Und da kamen ja dann auch viele Deutsche, die so rumgebettelt haben, Erwachsene. Im Winter war, ach so, da kamen die und dann sagten sie, in Königsberg lebt keiner mehr, die sind alle verhungert. Und da habe ich so eine Sehnsucht gehabt, also ich habe es nicht mehr ausgehalten da. Ich musste wieder hinfahren, um zu sehen. Naja, und dann haben sie mir Geld mitgegeben, die Litauer da. Dann haben sie mir in meinen Rucksack haben sie mir so einen großen Quark, die haben den Quark immer gedrückt, gepresst. Der war nachher steinhart gewesen, dass sie die Zähne ausbrechen können. Aber konnten sie mir so abbrechen, so ein bisschen. So einen großen Käse gaben sie mir mit und dann eben auch ein bisschen Brot und auch Geld, dass ich mit dem Zug fahren sollte. Naja, dann bin ich natürlich geizig, wie ich bin. Ich wollte das Geld ja meiner Mutti bringen, nicht? Ich wollte ja das Geld nicht ausgeben, nicht? Dann bin ich erst mal ein paar Anhalter nach Kaunas gefahren. Ja, das weiß ich. Also weiß ich nicht, was für ein Vertrauen ich den anderen, den Fremden, den wildfremden Menschen gegenüber gebracht habe, das ist einfach sagenhaft. Ich sage, der Mensch, der wächst mit seinen Aufgaben, nicht? Der wird so verselbstständigt, wie ich da wurde, also nicht. Naja, ich dann jedenfalls mit auf so ein LKW und dann bin ich in Kaunas auch wieder gelandet. Und dann bin ich zum Bahnhof gegangen. Da, ich weiß gar nicht, warum ich den Bahnhof gefunden habe. Jedenfalls war ich auf dem Bahnhof. Naja, und da habe ich wieder rumgelungert. Irgendwann muss ja wohl ein Zug nach Königsberg fahren. Ne? Und dann hieß es ja, hier dieser Zug, der hatte diese flachen Wagen, diese Lorenwagen gehabt. Und die waren mit großen Bergen mit Kohlen bestückt, also mit Kohlen. Und da sind ja die Ecken frei. Das geht ja nicht, die machen das nicht glatt, das ist Berg, Ecke, Ecke, Ecke frei. Naja. Und wie es denn hieß, dieser Zug fährt, es hätte ja auch sein können, dass der in Richtung Sibirien fährt, nicht? Also wenn man sich überlegt, wie gutgläubig oder wie dumm man war oder unwissend, ne? Naja, jedenfalls habe ich gedacht, so, da kletterst du jetzt rauf. Ich auf so einen Zug geklettert, mich in eine Ecke gekauert und dann fuhr der auch los. Und dann fuhr der bis Trakehn. In Trakehn hielt der an. Und da kamen eine Horde Russenjungs, die haben alle runtergeholt. Alles, was da auf dem Zug rum in der Ecke gesessen hat. Da haben ja noch mehr gesessen, ne? Alles, auch mich. Und dann haben sie mir erstmal alles weggenommen, die Russenjungs. Erstmal rein in den Wartesaal da in Trakehn. Wenn ich Trakehn durchfahre, sehe ich immer den Bahnhof dahinter, weil man ja da rüberfährt über die Schiene, um ins Dorf zu kommen, ne? Naja, und da haben sie erstmal gesagt, alle da rein in den Wartesaal, ne? So, und dann haben sie einzeln rausgeholt. Haben sie mich auch rausgeholt, da musste ich mit den Jungs mitgehen zum Brunnen. Da habe ich gedacht, jetzt schmeißen sie mich im Brunnen rein. Da habe ich furchtbare Angst gehabt. Was kannst du nicht wehren? Das sind alle 15-, 16-jährige Lümmels gewesen, ne? Und ich war 12 Jahre, was, ne? 11 war ich ja da erst. Nee, doch 12 war ich ja. 12 war ich ja. So, und wie ich dann wieder zurück zum Bahnhof kam, hatten sie natürlich mir alles rausgenommen aus dem Rucksack, ne? Da hatte ich natürlich nichts gehabt, ne? Naja, und dann nächsten Tag kamen ja wieder Züge an, aber da kam dann ein richtiger D-Zug an, der hielt auch da. Ich weiß auch nicht, warum ein D-Zug in so einem Dorf gehalten hat, weiß ich nicht. Ob da so, und wie der denn anfuhr, bin ich raufgesprungen auf den Perron hier, nee, auf die Tritt, auf den Einstieg da, habe mich festgehalten und bin mit dem D-Zug mitgefahren. Also, ich hab überlegt, stellt euch das mal vor. Auf so einem D-Zug stehst du vor der Tür. Rein kannst du nicht, ist ja zu, und stehst da und bin ich mitgefahren bis Insterburg. Ja, da standen sie alle mit der Kalaschnikow so. Und wie der Zug da wegfuhr, da war kein Raufkommen, also da konnte keiner raufspringen, keiner mitfahren, nicht? War nicht so. Und ich stand natürlich da und habe geheult wie so ein Schlosshund. Ja, nun, was mache ich nun, nicht? stehst allein auf dem Bahnhof, hast kein Geld, kein Nüsse zu essen, nichts. Da kommt so eine richtige Babuschka, so eine richtige dicke Russin. Die fragte, ob ich mitkommen will mit ihr. Also die gut waren sie ja, kannst ja nicht sagen. Ne? Die war wirklich ganz nett und ganz lieb und die hat auch zwei Kinder da an der Hand. Nicht nein, also ich will ja meine Mutti suchen. Ne? Naja, und dann habe ich denn da zwei so eine jungen Frauen, die haben mich denn mitgenommen. Die haben mich auch bei sich übernachten lassen, haben gesagt, morgen früh fährt ein Zug nach Königsberg, da kannst du dann mitfahren. Und die haben dann auch eine Karte für mich gekauft. Die kam 23 Rubel, das weiß ich noch so wie jetzt. So, ne? Und nächsten Früh haben sie mich dann zum Bahnhof gebracht, mich in Zug gesetzt, dann bin ich bis Königsberg eben gefahren. So. Und da bin ich angekommen, auch morgens. Es war ja immer spät, immer, wo die Züge gefahren sind. Ne? Morgens. Naja, und da bin ich aber auf den Hauptbahnhof angekommen. Na, und der Hauptbahnhof ist ja bis nach Speichersdorf auch weit. Und da bin ich nur auch praktisch durch die ganzen Ruinen, durch das ganze kaputte Zeug, bin ich dann bis dahin rausgelaufen. Also gleich bin ich bei Mutti. Ich habe mich so gefreut, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie ich mich gefreut habe. Ne? So, nun komme ich hin zu diesem Haus Nummer 56 im Ziegenweg, rehe rauf, geh hoch die Treppe, mach die Tür auf und da ist eine Schusterei drin. Keine Mutter. Nix, gar nichts, weg. Da ging die Heulen weiter, runtergegangen, auf die Straße weitergeheult. Ja, was machst du jetzt? Da kam eine Russin an und die fragte dann, warum ich weine. Dann habe ich dann gesagt, ich suchte meine Mutti, die wohnte hier. Ja, da ist jetzt ein Supok drin, nicht? Der Supok ist ein Schuster, ne? Und ja, ich sollte mal zum Bürgermeister gehen. Da würden die Frauen, die alle aufs Land gebracht würden, hinterlassen haben ihre Sachen, ne? Naja, dann bin ich da hingegangen zum Bürgermeister und da hatte meine Mutti einen kleinen Koffer, wo auch meine von mir Sachen drin sind. Nicht? Da habe ich das aufgemacht und dann hat der mir gesagt, die ganzen deutschen Frauen, die würden alle in die Tilsiter Gegend auf so ein Heukommando gebracht, wo da die ganzen leeren Häuser und Felder sind und die machen da Heu für die Tiere. Ne? Ach du lieber Gott, ja, wie komme ich da hin? Ja, also das ist ja bei Tilse, da und da müsste ich hinfahren denn, ne? Naja, und dann bin ich dann also wieder zum Bahnhof, meine paar Sachen dann eingepackt, die ich da rausgenommen hatte. Da habe ich dann irgendwie ein Blüschen und alles irgendwie so eine Kleinigkeit, was Mutti da reingelegt hatte noch von mir, ne? Da bin ich denn da zum unten da, wo, wisst ihr, habt bestimmt gesehen, wo an der Börse das U-Boot steht da unten. Weiß ich nicht, ob ihr habt das bestimmt gesehen da unten. Da ist ein russisches U-Boot zur Besichtigung. Wenn man die Börse fährt, hinter der Börse ist doch der Dom, der Kneiphof. Und auf der anderen Seite geht doch der Pregel weiter nach Pillau. Und da ist vorne ein dickes, fettes U-Boot zum Angucken, so zum Besichtigen. Na, egal wieso. Und da war die Abfahrt von dem Privat Schiffen wie so ein Bus, wie Busse sind, da ist ja wie heute wie ein Bus mit so einem Bus. Naja, und da bin ich, ich habe auch da nichts bezahlt und nichts, gar nichts. Dieses Schiffchen, das schwamm nach Tilsit. Und da wollte ich ja hin. Naja, und dann sind wir den Pregel dann hoch, dann nachher Tapjor da die und dann da oben die Gilge hoch und dann, also ich meine, du wirst es sicher nun nicht im Kopf haben, da den ganzen Plan davon, ne, den ganzen Atlas. Und dann bin ich da mitgefahren und bin dann da ausgestiegen, wo dieser Bürgermeister mir gesagt hat, von da an sollte ich suchen. Er könnte nicht genau, aber da würden die hingebracht sein. Ne? Naja, bin ich da ausgestiegen und da war es auch so, dass da war ja keine Brücke, da waren dann auch die kleinen Paddelbötchen, die und wo dann die Kinder dann mal rübergebracht haben, die Leute, nicht, die dann zum anderen Ufer wollten. Ne? Naja, aber den Tag wurde es nicht mit dem rübergesetzt. Das war ja schon dann spät gewesen und da hat mich eine Frau aufgenommen, da habe ich dann da geschlafen in so einem Haus und die hatte so viel Flöhe gehabt. Kinder, ich habe ausgesehen, ganz schlimm, ganz schlimm. So viel Flöhe hatte die gehabt. Und am nächsten Morgen, dann bin ich dann da zu dem Ufer gegangen, hat mich so ein Junge rübergeschippert da mit dem Ding. Und dann bin ich losgezogen, habe ich gesagt, das muss ich jetzt irgendwie, musste ich jetzt nach Kukanese. Da in dieser Nähe soll das morgen sein, ne? So, dann bin ich dann da hingekommen. Also, es war ja alles leer, die Landstraße, die ganzen Pflastersteine, die waren ja alle überwuchert mit Moos und Gras und alles. Es ist ja nie mehr was gefahren seit dem Kriegsende, ne? Naja, und da bin ich dann, also da waren ja auch Wölfe, dass ich da überhaupt nicht so was, so ein Viehzeug irgendwie, so ein wildes, da die Häuser waren ja verlassen, die Tiere waren ja im Grunde genommen auch so, und wilde Viecherhunde, die hätten sich ja auch ernähren können, weil die wären ja nie verhungert, ne? Naja, und da bin ich dann nach Kukanese gekommen und bin gleich auch ins erste Haus angeklopft. Und da habe ich dann gesagt, ich suche meine Mutti so und so, ob sie nicht wüssten, wo hier deutsche Frauen sind. Nicht die denn, nein, das wüssten wir nicht. Aber am Donnerstag, ich weiß genau, das war ein Donnerstag, da würde Markt sein und da würden die deutschen Frauen von rundum kommen und ihre Sachen feilbieten, also verkaufen. Naja, nun musste ich ja, am Donnerstag bin ich dann hingegangen, habe ich dann überall rumgefragt an diesen Ständen, wo deutsche junge Frauen waren. Ja, da und da würden welche sein, ne? Naja, ich sage, ich muss aber noch schnell meinen Beutel und meinen Sack holen, wieder meinen Rucksack, ne? Und wie ich da hinkomme und wieder zu dem Markt zurücklaufe, da sind die weg. Da war der Markt wohl zu oder was weiß ich. Irgendwie jedenfalls waren die alle weg. Ja, nun wusste ich ja nicht, ne? Da sind die Straße gefahren, sind die gefahren, wo sind die nun lang gefahren? Ich erst mal ein Stück darunter gelaufen, nee, denke ich, hier sind die bestimmt nicht lang gefahren. Also ich wieder zurück, denn die in eine Straße lang gelaufen. Ich denke, irgendwie, da bin ich in so ein Waldstück gekommen, so eine Waldgegend, und habe immer geguckt irgendwo, wo da vielleicht frische Spuren sind, so frische Wagenspuren oder Pferdespuren oder so. Es waren ja alles Pferde, mit denen die da hingefahren waren. Ne? Also konnten die da irgendwo vielleicht da, naja, und dann habe ich gesehen, da ging ein Weg rein, so ins linke Seite, und dann muss das ja wohl, vielleicht war das da. Ne? Also ich den Weg lang gegangen, dieser Spur, und da bin ich auf so einen großen Gutshof gekommen. Richtig, muss mal früher ein richtig großes Gut gewesen sein. Und da waren auch deutsche Mädchen und Russen und alles sowas, nicht? Und da habe ich dann da auch gefragt, nee, also, das waren aber nicht die, die habe ich nicht wiedererkannt, das waren andere gewesen, die da gewohnt haben, nicht? Die da gearbeitet haben, ne? Dann sagten sie, ja, ich sollte mal da und da lang gehen, da würden deutsche Frauen sein. Naja, da war es aber noch hell, das war ja dann um die Mittagszeit, dass ich da gewesen bin, ne? Ich weiß gar nicht, ob die mir was zu essen gegeben haben. Ich hatte ja auch Hunger. Ne? Naja, jedenfalls waren die eigentlich sehr nett gewesen, die jungen Frauen. Waren ja Deutsche gewesen. Na, dann haben sie mich da lang geschickt. Dann bin ich da lang gelaufen. Auch durch so eine Gegend, wo kein Mensch, kein Nichts war. Und dann bin ich auf jeden Hof, auf jedes leere Gehöft draufgegangen, habe dann abgesucht, ob da irgendwie frische Spuren waren. So, und dann war ich auf einem Gehöft, da waren frische Lagerstellen mit Stroh. Hast du gesehen, da müssen irgendwelche Leute geschlafen haben, ne? Denke ich, ob das wohl hier ist, dann denke ich, nee, guckst du weiter. Bin ich weitergegangen, dann war ein breiter Fluss, war die Straße zu Ende. Ja, was machst du nun? Also musste ich wieder zurückgehen, nicht? Ich wieder zurückgegangen, zwar auf diesen Hof wieder zurück, und da war es inzwischen dunkel geworden. Und es war zwar August, muss ja dann schon sehr spät gewesen sein. Und um den Weg abzukürzen, habe ich gesehen, da ist das Licht und da muss ich hin. Und dann bin ich durch ein Kletten, das war ein riesengroßes, das war so eine Vertiefung, da standen nur Kletten. Wie ich ausgesehen habe, könnt ihr euch ja vorstellen, aber ich wollte da durch. Die waren ja nur ganz schön hoch, aber ich habe ja gesagt, da das Licht, da musst du hin. Und wo kam ich ja denn da hin, und die Frauen, ja, hast du deine Mutti nicht gefunden? Nein, habe ich nicht gefunden, ne? Naja, das Gebiet ist groß, wer weiß wo, ne? Naja, dann haben sie mich da auch über Nacht behalten, konnte ja dann nachts nicht mehr weiter, und dann bin ich am nächsten Tag wieder zur Straße zurück und bin wieder zu dieser Anlegestelle gegangen, da wo dich mich wieder so ein Bengel rübergeholt hat, ne? Und war an dem Tag, war gerade das Schiff vorbeigefahren in Richtung Königsberg, also, nein, das war hochgefahren, das war schon weg. Das musste ja nächsten Tag wieder runterfahren nach Königsberg und dann wieder hochfahren. Also musste ich erst mal da bleiben. Und da bin ich aber nicht mehr in das Haus gegangen, wo die Flöhe waren. Da bin ich dann in ein anderes Haus gegangen. Da war dann so ein Mädchen, die auch so alt war wie ich, jedenfalls so groß war wie ich, und die wohnte mit ihrer Mutter in einem Zimmer. Und die hat dann gesagt, ich könnte da bleiben, ne, bis das nächste Schiff wieder hochfährt. Ne? Naja, dann bin ich dann, und da habe ich meinen 13. Geburtstag gefeiert an dem Tag. Da bin ich der nächsten Tag, wurde ich 13. Und da hat diese Frau mir aus Kürbis und aus, die sind ja auch dann überall rumgelaufen und haben geguckt, wo es was zu essen gab, die hat dann von so einem Bauernhof im Keller verfaulte Kartoffel gefunden. Und diese Kartoffel hat sie mit ausgeholt und hat die Stärke davon, hat die gewässert so lange, bis die Stärke sich abgesetzt hat. Und von dieser Stärke und vom Kürbis haben sie mir so einen Kuchen gebacken, also Kuchen in Anführungsstrichen. Ne? Ja, und das waren sehr nette Leute gewesen, ja. Und nächsten Tag oder übernächsten Tag, da kam dann das Schiffchen und die haben mich dann ganz lieb verabschiedet, haben mich dann noch zum Schiffchen gebracht. Und dann bin ich in Richtung Tilsit weitergefahren mit dem, ich weiß gar nicht, ob ich dachte, ich muss ja, das muss ja gar nicht bezahlt, ich weiß es nicht. Ich hatte doch kein Geld. Naja, und wie ich denn da ankam in Tilsit, und zwar vor der Luisenbrücke, wart ihr in Tilsit, wart ihr bestimmt, ne? So, vor der Luisenbrücke, da ist noch am Ufer eine ganze Häuserreihe, weg von der Luisenbrücke nach links, wenn du vor der Memel stehst. Ne? So, und da stand ich nur erstmal, was nur. Nun sage ich ja, die Leute, die gingen in ein Haus rein. Und das Haus, das entpuppte sich als Schalter, wo man da wieder so ein Billett kaufen. Aber ich hatte ja kein Kind gehabt, ich brauchte wahrscheinlich keins, ich weiß es nicht. Na so, und da wusste ich ja nur nicht weiter, stand die wieder da und heulte wieder. Also ich habe viel geheult, muss ich sagen. Ich habe viel geweint. Ne? Und da kam eine Frau, da waren so eine Tische, so eine Sockeltische, wie manchmal in Kneipen sind, so ein Tisch ist, so, wo man bloß dran stehen konnte. Ne? Da habe ich nur dran gestanden und geheult. Und da kam eine Frau, eine deutsche Frau, und fragte dann, warum ich weine. Ja, ich habe meine Mutti gesucht. Ich habe sie nicht gefunden. Ich war da und dort und sonst so überall und bin nur in Litauen gewesen und ich habe sie nicht gefunden. Da sagt sie dann, na, weißt du, gib mir doch mal die Adresse, wo du hinfährst jetzt. Ich fahre ja jetzt nach Königsberg, vielleicht finde ich deine Mutti. Dann habe ich meine Adresse da von Litauen aufgeschrieben und habe ihr auch meinen Namen gesagt und habe auch alles aufgeschrieben, was meine Mutti betraf. Und dann ist sie nach Königsberg gefahren und ich stand ja nur in Tilsit, ja, was nu? Ne, wieder alleine. Dann bin ich wieder da auf den Markt gegangen. Ich habe das immer gefunden, weiß ich wie, gefunden. Und da habe ich dann mir was verdient. Da habe ich dann die kleinen Wagen schieben helfen, habe eine Kartoffel gekriegt, wieder was anderes, habe da ein Stück Brot gekriegt. Und so habe ich mich dann durchgeschlagen bis abends. Ne? Abends kam ja auch der Mann. Ne? dann saß ich dann da wieder alleine. Ja, was mache ich denn nun? Ja, da habe ich mich dann erkundigt, dann fuhr den nächsten Früh um 4 fuhr ein Schiff nach Kaunas, auf der anderen Seite von der Luisenbrücke. Hier bin ich angekommen und hier fuhr dann das ab, nächsten Früh um 4. Naja, und wieder zwei Frauen, die mich mitnahmen und da habe ich dann meine Kartoffel geschält oder auch nicht geschält, jedenfalls habe ich die gerieben. Und haben hier so eine Schlunz gekocht, so eine Wasserschlunz mit Kartoffel drin. So. Ich habe ja was zu essen gehabt. Ne? So, nächsten Früh haben die Frauen mich geweckt. Jedenfalls bin ich zum Ufer runtergegangen. Hatte ja immer noch kein Billett und auch kein Geld. Ne? Wieder gestanden, wieder geheult. Da kam so ein dicker Russe, ganz vornehm, Schlips im Kragen, kam der denn an. Ne? Warum weinst du denn? Ich putsche immer die Platte. Ne? Ja, ja. Na, da hat er erzählt. Kein Dengue, ne, kein Geld. Und da sagt er, wo willst du denn hin? Ich sah nach Wilkija. Na, dann komm mal mit. Hat er 4 Rubel bezahlt und ich durfte raufsteigen auf das Schiff. So bin ich da mitgefahren. Wart ihr denn mal in Ragnit? Wart ihr da unten am See gewesen? Garantiert, der Bus, der bleibt ja dann oben stehen und die Leute gehen runter zum See. Also nicht zum See, Quatsch, zur Memel, das ist ja, die fließt ja die Memel, ne? Und da fiel mir dazu ein, wie ich mit meinem Bruder da war, sag ich, Klaus, siehst du, hier bin ich schon lang geschippert, ne? Naja, in Wilki bin ich ausgestiegen und bin dann wieder zu den Leuten hingewandert, nicht? Die haben sich natürlich wahnsinnig gefreut, waren aber gleichzeitig traurig, weil ich Mutti nur nicht gefunden habe, nicht? Und kam blank an, ne? Naja, bin ich da geblieben. Im Winter hieß es wieder hier, da sind ein paar deutsche Frauen da. Und dann bin ich dann losgestiefelt mit dem tiefen Schnee und habe da die litauischen Häuser abgegrast. Wo sind Deutsche, ne? Habe aber auch wieder keine gefunden, ne? Da habe ich dann gedacht, vielleicht hat meine Mutti mich gesucht oder so, ne? Vielleicht nicht, aber war nicht an dem, ne? Na siehst du, und dann schließt du das an, wo sie mich dann nachher zu der Lehrerin gegeben haben, ne? Wo ich dann bis zum Frühjahr war, wo dann meine Mutti kam und mich dann auch gefunden hat. Meine Mutti hat, die hat sich noch Malaria geholt, da auf diese Heukommandos, hieß das ja Heukommando, da sind ja diese Mücken gewesen, nicht? Diese Viecher da, die sie gestochen haben, und da hat sie ja Malaria gekriegt, und das ist ja eine ganz schlimme Krankheit, ist das ja. Da hast du 3 Tage hohes Fieber und dann hast du wieder nichts, und das zehrt ja. Naja, jedenfalls hat meine Mutti, ich habe mich dann im ganzen Dorf verabschiedet, bin zu jedem Bauern gegangen und jeder hat mir was gegeben. Die haben mich so reichlich belohnt, die Litauer, die waren alle ganz, ganz prima zu mir, ne? Kann ich wirklich nicht anders sagen. Ja, aber wenn da gewaschen wurde, Leute, da war so ein Teich, da war so ein Steg drinne, und im Winter war das Wasser eiskalt. Und dann wurde das Wäschezeug auf den Steg gelegt, dann hatten wir so eine kleine Kloppe und dann ging es immer raufgekloppt, solange bis das Kloppeding sauber war, von dem eiskalten Wasser. Gespült, oh Mann, es war schlimm, aber es musste ja gewaschen werden, ne? Ja, und gekocht hat die viel so eine Blinis hat sie gemacht, da so eine von Mehl. Mehl hatten sie ja dann da zur Mühle gebracht, die Getreide, und haben das dann auch Mehl gehabt, und dann hat sie den Teig gemacht und hat dann so eine Rollen gemacht, dann geschnitten so eine Stücke, und dann waren das immer so eine kleinen Teigstücke, und hat sie eine Reibe genommen, so eine Kartoffelreibe, und hat die auf der anderen Seite, wo die Löcher waren, hat sie den Teig immer lang gemacht. Dann hat der sich gerollt, hatte die kleinen Muster, und dann wurde Speck ausgebraten und dann kam das darüber. Oh, das hat geschmeckt, Leute, das hat super geschmeckt, ja. Naja, das waren so, dann war ja Weihnachten, da gab es dann ja dieses, so eine Weizenkörner haben sie denn da gekocht, so, also das war nicht ganz mein Ding, aber man hat sie gegessen, ne? So, und dann war da auch die Hochzeit gewesen zwischendurch. Achso, dann haben sie auch Schnaps gebraut. Und wie das ganze Zeug gedroschen wurde da auf dem Hof, da war dann so eine Deichsel und da wurden die Pferde vorgestellt und dann wurden die rumgeführt. Und dann wurde das Getreide so gekloppt, so sauber, also ausgekloppt. Dann die ganzen Körner lagen dann da irgendwie, ne? Und dann mussten sie Flachs anbauen. Flachs, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie Flachs blüht. Flachs blüht wunderschön, ganz blau, ganz tief blaue Blümchen sind das dran. Das ist immer ein so ein Ast, dann sind da Zweige dran und da sind die blauen Blümchen. Und wenn das reif wird, werden das kleine Kapseln, wo der Flachs, wo der Lein, die Leinkörnerchen drin sind, nicht? Und das wurde ja auch rausgedroschen, also auch mit dem Klopper da, ne? Und das Flachs, das wurde dann auch gedroschen, so lange gedroschen, bis da lauter so eine Fäden waren, so eine. Und das wurde dann richtig gekämmt auf so ein Dings hier, da waren dann lauter so eine Nägel drin, und da wurde das immer so durchgekämmt, bis das dann zum Spinnen war, das wurde gesponnen. Wir hatten auch da einen ganz großen Webstuhl, und die Bauersfrau, die hat super, was die alles gewebt hat, Leute, das glaubt ihr gar nicht, so war toll. Die hat die ganzen Stoffe, wo die Männer ihre Anzüge gekriegt haben, alles hat die gemacht. Naja, und das waren dann so die Sachen, die ich dann auch machen musste. Und dann haben sie eben, wie gesagt, Schnaps gebraut. Dann hat Helga Zahnschmerzen gekriegt. Dann hat Helga auch mal einen Schnaps trinken müssen. Auf den Zahn rauf. Zahn, das war ja nicht, was gab es da ja nicht, ne? Naja, und das weiß ich, dass ich da draußen, da war so ein Sandböch, dass ich mich darüber gekugelt habe. Also ich muss, das muss wohl irgendwie sehr stark für mich gewesen sein, für mich wie die Mädchen, ne? Ja, das waren so die kleinen Erlebnisse, aber die Hochzeit war sehr schön gewesen, war wirklich richtig, war toll gewesen. Und dieser Antanas, der war ja erst 18, 19, aber die Braut, die war ein ganzes Teil älter. Die ist aber beim Kindbett nachher gestorben. Die hat Kindchen gekriegt, ist aber dann gestorben. Ne? Die kannst du nie. Naja, jedenfalls war das denn, wie, ach so, wie denn, wie ich mich denn verabschiedet habe im ganzen Dorf, denn ich hatte wirklich viel, hatten sie Kartoffel und alles. Und dann, ach, die Kartoffel haben wir dann gerieben. Dann hat die Mama, die Mamiti hat dann den Ofen angeheizt. Da haben wir den Zwiebel und alles, dann haben wir Kartoffelkuchen gebacken. Oh, der schmeckt aber gut, so richtig ordentlich mit Zwiebel und Speck draufgelegt. Nicht so wie die Thüringer machen das auch oder die Bayern oder was oder die aus dem Schwarzwald, die machen auch so einen Zwiebelkuchen. Nicht so, und das haben wir dann mitgenommen. Und dann ist es uns auch so, ich habe ja auch den Geldgeschenk gekriegt von den Bauern und dann sind wir dann los und haben aber auch ein paar Anhalter wieder bis Kaunas uns durchgeschlagen, meine Mutti und ich. Und sind dann aber regulär mit so einem Bummelzug gefahren bis Königsberg. Nicht? Aber das war dann, weil Mutti, die war ja in so einem Vorort, die ist ja gar nicht mehr nach Königsberg zurückgegangen, die haben sie ja dann immer irgendwo hingebracht, die Leute. Nicht? Da, irgendwo, da, hier kannst du wohnen und fertig. Ne? Naja, und dann hat sie dann da auf so einem Dorf gewohnt, auch in so einem Zimmer. Oh, habe ich mich gefreut, wie ich meinen Bruder sah, also den Kleinen. Nicht? Und das war richtig schön. Naja, und dann nächsten Tag bin ich ja dann mit Dietmar. Dietmar hat sich dann irgendwie da gezankt mit den Russen, Jungs, sowas. Und dann habe ich mich da eingemischt und habe ich mich mitgeprügelt. Könnt ihr euch das vorstellen? Hätte ich mich da mitgeprügelt, aber ich habe die verdroschen. Und die Russen haben ihre angefeuert und unsere Deutschen haben mich angefeuert, ne? Also, und bis meine Mutti kam, aber die hat mich dann, naja, da habe ich immer noch was erstmal gekriegt. Ich habe meinen Bruder, weil ich kann aber Ungerechtigkeit nicht leiden. Also ich bin unheimlich gerecht denkender Mensch. Ne? Naja, und dann sagte meine Mutti, was denkst du, wenn wir hier, was euch denn da blüht von den Russenkindern? Ne? Naja, und es war gut so, denn nachts klopfte, wurde an ein Fenster geklopft, Lena, Pagadi! Germany, nicht? Nach Germanski, ne? Bei Jechali, ne? Naja, und dann meine Mutti dann raus und wir haben ja nur in einem Bett geschlafen. Und Gesa, da waren so viele Wanzen, die fielen nachts von der Decke du, und haben uns gebissen. So, also, und das Zeug, die stinken ja so, die Wanzen, nicht? Das ist es schlimm. Also Wanzen ist ganz was Ekelhaftes, ne? Naja, und wir dann raus, meine Mutti, die 7 Sachen, die sie noch hatte, das war ja nicht viel, raus und dann auf so ein LKW und dann kamen wir auch wieder in so eine Sammelstelle. Und von da ging es dann nächsten Tag auch, da haben wir dann die ganze Nacht in so eine, weiß ich, was das war, so eine Gaststätte mal ehemalig gewesen mit so einer Veranda. Da haben wir in dieser Veranda da gesessen. Und dann ging es nächsten Tag zu diesem Verschiebebahnhof, wo ich dann auch mal nach Litauen gefahren war, nicht von demselben Bahnhof. Aus dieser ehemaligen Verladehalle, da wurden wir erstmal alle gezählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Waggon da, Waggon da, und da kamen wir auch wieder in so eine Viehwaggons rein. Ne? Und da haben wir jeder ein Brot gekriegt, also so ein Kastenbrot. Und da wurden wir eingesperrt in diese, die Wagen wurden zugemacht, verblombt, verblombt. Und dann, ja, wo geht's noch hin? Hoffentlich geht das nach Germany, ne? Germanski. Bei Jechele Germanski, nicht? Berliner, Berliner, ne? Naja, und, ach Mensch, nee. Juckt das hier irgendwie. Und dann sind wir ja dann losgefahren worden. Es ruckte an und wir sind losgefahren. Ja, hoffentlich geht's auch wirklich nach Deutschland, ne? Ja, unterwegs wurde dann ein paar Mal wir mussten ja auch mal raus, jeder musste mal Geschäft oder sowas machen, hatten sie ja so ein Loch da in dem Waggon da gemacht, dass da jeder da reinzielen konnte. Ne? Und dann wurden wir in Polen, da war da aber Bewachung, die Polen haben ja auch geplündert noch zusätzlich, nicht? Hat ja mal die Deutschen auch noch ausgeplündert an den Waggons. Ne? Und dann sind wir, ich weiß nicht wie viele Tage, jedenfalls war es lange, dass wir unterwegs waren, immer wieder angehalten, immer wieder irgendwo. Wieder weiß ich, ob sie da Züge durchfahren mussten, lassen mussten, ich weiß es nicht. Jedenfalls sind wir denn in Eberswalde offiziell angehalten. Und da, wenn ich durch Eberswalde fahre und sehe, da unten, da geht so ein runter vor dem Bahnhof, da haben wir gestanden. Naja, so. Und dann hieß es ja, nun geht es nach Pasewalk. Pasewalk ist ein Lager. Ah, sagt meine Mutti, das ist ja in der Nähe von Greifswald. Naja, in Pasewalk angekommen, da haben wir erstmal Vanillepudding gekriegt. Eine Suppe, eine Vanillensuppe. Oh, hat die geschmeckt, Leute? Hm, hat die geschmeckt? Naja, gut. Und dann hieß es, ach so, dann haben wir, dann wurden wir in so ein Lagerhaus geführt und da gab es einen Film, Peter der Millionendieb. Den Film mit Heinz Rühmann, da so ein Film jedenfalls mit viel Lachen. Naja, und dann hieß es aber nächsten Tag, da ist Lara ist nicht frei, wir müssen weiter. Also wieder alle rein in den Waggons und da haben sie uns nach Wolfen gebracht. Hier unten, hier bei Bitterfeld, ne? Und zwar war da früher mal so ein KZ-Lager gewesen. Und in dieses Lager haben sie uns reingebracht. Haben sie uns, wo rund um Stacheldraht war und dann die Baracken standen da noch und die ganzen dreistöckigen Betten und alles. Wenn jetzt mal so eine Filme sind, also da sehe ich mich da immer in so ein dreistöckiges Bett reinkriechen, ne? Naja, und wir da nur ankamen, wurden wir auch aufgeteilt, Baracke so, ne? Aber das gab es da wenigstens Essen, aber da wurden wir entlaust. Da kamen wir in dieses Ding rein, wahrscheinlich, wo auch die Juden durchgast wurden. Was, in so ein, oh, du, das war natürlich, also heute weiß ich das, früher da wusste ich das ja nicht, was gab. Ne? Da kamen wir, mussten wir runtergehen, eine Treppe, da war so ein Raum, da war oben dann hier diese Dinge. Und da wurden wir dann geduscht und entlaust. Naja, und da hat meine Mutti noch mal ganz heftig Malaria gekriegt. Da kam sie da in dieses Revier, dass sie das ausgeheilt haben. Und wir beide, Dietmar und ich, wir haben die Ruhe gekriegt. Das Essen war ja keiner gewöhnt, ne? Nicht selbst ich nicht, obwohl ich in Litauen ja nachher dann auch Essen gekriegt habe. Ne? Aber Dietmar, der war ganz schlimm krank, war ja auch abgezehrt und dünnchen war er, nicht? Also es war ja wirklich nichts mehr dran. Naja, aber da war dann Kulturleben sogar, da war dann Tanz und so, da habe ich dann tanzen gelernt. Also da war so ein Saal, wo es Essen gab, da war dann aber auch abends Tanz irgendwie, ne? Da war dann so ein Mädchen, ich weiß, die hieß Gertrud. Die hat mir gezeigt, wie man tanzt. Ich habe mir zwar sicher auf die Füße getrampelt, aber das war lustig gewesen, ne? Naja, und da sind wir ja geblieben, mussten wir bleiben bis Ende Mai, da hieß es denn, ja, wo wollt ihr hin? Wollt ihr da hin oder wollt ihr hier hin? Und weil wir ja nun meinen Vater hier hatten in der DDR, ich weiß nicht, 48 war ja noch keine DDR, war ja erst 49 die DDR gemacht, ne? So, naja, und dann hieß es ja, wir wollen unseren Papa, ne? Und der hat ja gesiedelt, von Landwirtschaft keine Ahnung, er ist ja schließlich Kaufmann gewesen, wir hatten ja ein Geschäft in Königsberg. Nicht, nun musste er sich da auf dem Dorf da quälen mit einer Kuh, weil da hat er nichts geerbt vom Gutsbesitzer, was ja aufgeteilt wurde. Ne? Und da hieß es ja, wir wollen eben zum Papa. Naja, und dann haben wir eines Tages haben wir denn so ein Ticket gekriegt, wo wir bis Greifswald fahren konnten, aber mein Vater wusste nicht, dass wir kommen. Nicht? Das war ja die Übermittlung, ging nicht, war nicht und noch. Ne? Naja. Sind wir denn gefahren und unterwegs kam denn so eine von der Kirche, so die haben so kleine Büchlein verschenkt, ich habe das jedenfalls noch, da ist Matthäus und Johannes drin, von der Bibel hier, so ein kleines Süßes habe ich da noch liegen. Naja, jedenfalls kamen wir an und das war ein Feiertag gewesen, ja Gott, was waren da für Feiertage? War Tag des Kindes oder irgendwie sowas. Sowas gab es ja auch zu der Zeit. Ne? Und da sind wir im Dorf an der ganz äußersten Grenze. Und wenn wir ins erste Haus reingegangen und haben dann gefragt, wo wohnt der Fritz Woveris? Ja, der wohnt da unten im Dorf, da unten in der Scheune. Ja, und das hat sich rumgesprochen, dem Fritz, seine Frau ist da. Das ging also wie ein Lauffeuer, ne? Naja, und dann sind wir auch dann, haben sie uns dann gesagt, welchen Weg wir gehen müssen. Ich meine, wir kannten das ja nicht. Obwohl meine Mutter, die war 31, die haben noch nicht verheiratet, die waren noch nicht verheiratet. Da war sie ja in Dietrichshagen beim Bruder und hat ihm noch Geld geliehen, damit er das bezahlen kann, was er da, das wurde ja auch aufgesiedelt da, das Gutshaus hat ja da viel Acker aufgesiedelt gehabt, schon zu deutschen Zeiten, ne? Naja, so und dann sind wir runter und dann Oh, das war ein Wiedersehen. Das war ein Wiedersehen. Mein Gott, wenn ich daran denke, ne. Nee. Naja, das war denn. Und da hatte mein Vater ja bloß ein Zimmer gehabt und eine Küche. Und in diesem einen Zimmer, da war ja meine Cousine, die hatte sich mein Vater von Berlin geholt, von seiner jüngsten Schwester. Die Tochter, die war wohl 15 oder 16, die hat bei ihm gewirtschaftet. Ja, weil frauenloser Haushalt, ne. So, und die war da, mein Vater, mein Bruder, nun kamen wir drei ja auch noch dazu, ne. Und dann in dem einen Zimmer die Küche, ne. Dann wurde eine Küche im Bett hingestellt, und haben wir, also wir haben dann immer paarweise, ne. Ja, na, das war dann jedenfalls große Freude und so weiter. Ja, dann hieß es denn, ich müsste ja wieder zur Schule. Ich bin ja die drei Jahre nicht zur Schule gegangen, war ja keine Schule, ne. Und die Schule, die dann mal uns angeboten wurde, da wurde ja nur Russisch uns beigebracht. Und in leere Köpfe bleibt nichts hängen. Denn Russisch ist eine schwere, nicht eine Sprache, aber die ganzen Deklinationen, die sind sehr schwer. Die haben 6 Fälle und die ganzen Fälle einzuordnen, dass es sehr schwer ist. Das. So schwer wie das Deutsche für die Russen ist uns eben das Russen. Ne? Wir sind jedenfalls nicht mehr hingegangen. Und wenn du nichts zu essen kriegst, kannst du nicht lernen. Naja, das war nur so. Nun musste ich ja hier wieder anfangen. Nun war ich aber praktisch die 4. Klasse, bin ich bloß 2 Monate gegangen, nicht? September, Oktober, November, war schon so. Wir hatten jeweils da schon Zeugnisse, die Lehrerin, wie die abgehauen hat, hat uns schon Zeugnisse gegeben. Ne? So, nun musste ich aber nicht in die 4. Klasse nochmal einsteigen, und wurde ich gleich in die 5. reingeschoben. Hatte ich ja von der 4. Ende gar keine Ahnung oder von der 5. Hälfte auch noch. Ne? Also ich hatte es sehr schwer gehabt. Aber ich bin sehr ehrgeizig, ich habe viel, viel lernen müssen. Aber ich musste bei meinem Vater ja in der Landwirtschaft helfen. Ne? Das war ja nun was, nicht? Nun war meine Mutter da, ich war auch da, ich war ja nur schon 13, nicht? Ich konnte ja nur schon arbeiten, 13,5 war ich ja dann inzwischen schon. Nicht? Naja, es war sehr schwer gewesen, nicht? Ohne Pferd und ohne alles. Wir haben viel bei den Bauern helfen müssen und das immer abarbeiten müssen, was sie uns mal für einen Tag ein Pferd geborgt haben und so. Das war, ich habe sehr schwer arbeiten müssen, da die Zeit, wo ich da war, ne, bei den Eltern. Naja, aber ich musste immer nach Schönwalde zur Schule. Weißt du, wo Schönwalde die Schule war? Weißt du nicht. Weißt du, wo die Tankstelle an der Straße ist? Davor ist ein Einzelhaus, da stehen immer viele Autos zum Verkauf. Das ist die Schule gewesen. Da musste ich von Dietrich sagen, die Chaussee immer, wie lang ist die Chaussee immer laufen? Und wenn die Bauern mit ihren Wagen kamen, wo sie die Milch nach Greifswald gebracht haben, da wollten wir uns ja immer raufsetzen, dranhängen. Dann haben sie uns mit der Peitsche immer weggescheucht. Wir durften das da nicht, das wollten sie nicht, nicht, dass die Kinder sich da. Also musstest du laufen, ne? So, also bin ich die 5. Klasse da gegangen, die 6. Klasse, die 7. Klasse, 3/4. War Schloss, hat gesagt. Ich alte Kobbel dazwischen, diese ganzen Kinder da. Wenn ich mir das Bild angucke, ich bin da, stehe da wie so eine Großmutter und die ganzen Kinder da, die alle 5., 6., das war ja nun auch eine Klasse, wo 4 Klassen zusammen waren. Da waren ja große und kleine. Unter anderem war hier der Professor Kratz, der in Greifswald noch immer ist, weiß ich. Wisst ihr nicht, kennt, der ist ein Urologe. So, naja. Und da habe ich da, achso, da sind wir dann mal nach Hause gegangen, wir Schüler von Dietrichshagen. Und der eine Bengel, da lag eine Binde, so eine Frauen-Damen-Binde im Graben, nicht? Und er sagte, die hat Helga Wuveris verloren. Und ich wusste gar nicht, was das alles ist. Und ich erzähle das zu Hause meiner Mutti. Ich sage, Mutti, ja, sagt sie, das tragen Frauen, wenn sie ihre Regel kriegen. Und ich, keine Ahnung, was weiß ich, was das war. Na, und da habe ich gesagt, nicht einen Tag gehe ich mehr. Und dann habe ich gesagt, tschüss, das war's, Schule. Dann habe ich mich rausschmeißen lassen da. Also habe ich nicht immer die 7. voll und die 8. schon gar nicht besucht. Ne? So, dann bin ich aber immer, dann musste ich ja dann nachher nach Hanshagen gehen. Das ist ja dann in Richtung Anklam, das nächste Dorf. Da war dann Berufsschule. Die Berufsschule musste ich dann 3 Jahre besuchen. Aber das war eine landwirtschaftliche Berufsschule, wovon ich nur gar keine Ahnung habe. Nicht? Und auch gar keine mehr habe. Ne? Was da. Naja, siehst du, da bin ich dann durchgegangen, bis ich 17 war. Ja, bis ich 17 war. Und da sage ich zu meiner Mutti, ich sage, ich möchte gerne mal woanders in den Haushalt oder sowas. Dass ich, mein Bruder war ja sowieso weg, der Große, der war ja zum Studium gegangen. Nicht? Und da also war ich denn nur noch. Und ich sage, ich bleibe nicht im Dorf, nein, ich bleibe nicht auf dem Dorf, nein. Dass ich, ne? Meine Mutter war auch übrigens sehr unglücklich, dass er auf dem Dorf ist. Eine Stadtfrau gewesen und warum musste sie auf das Dorf da? Ne? Naja, dann bin ich nach Greifswald. Ach, zwischendurch habe ich immer im Wald Veilchen gesammelt, Veilchen gepflückt. Dann bin ich nach Greifswald gelaufen und habe auf dem Markt Veilchen für kleine Sträußchen gemacht, um mir 10 Pfennig denn so. Und wenn ich denn was hatte, da habe ich mir eine Mundharmonika gekauft. Und diese Mundharmonika, weißt ja, wo bei, mit Schuhkarton, die habe ich hier noch, die bewahre ich auf. Nicht? Das ist, ja, ich mir eine Mundharmonika gekauft. Und wie ich denn die Dressagen von Greifswald wieder zurückgelaufen war, weil ich ja, man musste es ja laufen, so, es gab ja keinen Bus und sowas. Dann konnte ich mit der Monika spielen. Naja, jedenfalls habe ich gesagt, ich möchte dann irgendwie in so einen Haushalt gehen. Dann bin ich nach Greifswald gegangen, zum Arbeitsamt. Und dann habe ich dann gesagt, ich möchte entweder einen Beruf lernen, aber ich würde auch gerne in einen Haushalt gehen, dass ich mal reinrieche in einen anderen Haushalt. Ach, sagten sie, heute war gerade hier eine Frau da, die sucht ein Hausmädchen. Naja, dann haben sie mich dahin geschickt. Das war dann in Greifswald, Georgsfeld. Ich sag dir vielleicht nichts, ne? Die Wolgaster Straße raus in Greifswald, vom Platz der Freiheit. Ich sag die Anklamer Straße und die andere ist die Wolgaster Straße hinterm Friedhof. Naja, und da haben die mich dann auch genommen. Die hatten 3 Kinderchen gehabt. Da war ich dann so Mutterchen für alles, also für Kinder. Haben wir Schularbeiten mit denen gemacht. Die beiden Mädchen gingen dann schon zur Schule, der Kleine, der Erwin noch nicht. Aber das war, ich habe auch alles machen, aber ich brauchte nicht waschen. Ich musste nur die Wäsche einweichen, wenn Wäschetag war. Da kam dann eine Frau, die hat gewaschen, musste ich dann morgens Feuer machen unter den Kessel. Ansonsten musste ich das Obst verarbeiten. Die hatten Obst gehabt, jede Menge. Ich habe aber gesagt, ich bleibe nur ein Jahr, dann suche ich mir eine Lehrstelle, ich will was lernen. Naja, und das habe ich auch gemacht. Dann bin ich eben von einem September bis zum anderen Ende August geblieben. Nicht? Und da habe ich mir dann wollte ich ja technische Zeichnerin werden. Zuerst wollte ich Verkäuferin werden. Da sagt mein Vater, was, du wirst doch die Verkäuferin werden, du wirst doch da die Tüten einmachen. Nee, sagt er, das brauchst du, nein, sagt er das. Und vielleicht noch den Besen halt. Nein, also der war total dagegen. Nicht? Na ja, da habe ich gesagt, na gut, ich möchte aber dann technische Zeichnerin werden. Na, dann kannst du doch bei der Bahn gehen. Da kannst, ich sage, was schaffst du dadurch? Nein, das will ich wieder nicht. Ne? Na ja, und dann habe ich gesagt, dann möchte ich technische Zeichnerin werden. Ne? Dann bin ich dann nochmal zum Arbeitsamt gegangen. Dann habe ich gesagt, ich möchte technische Zeichnerin werden. Ich zeichne gern und so weiter. So. Und dann sagt er, ja, sagt er, da und dort werden welche ausgebildet, nicht? Und dann hat mir der Professor, ich war in einem Professorhaushalt, der war für Germanistik, der Professor Dr. Rosenfeld, sagt ihr bestimmt nicht, ne? Professor Dr. Friedrich Rosenfeld, bei dem war ich ein ganzes Jahr. So, naja, der hat das Plattdeutsche Wörterbuch ausgegeben. Und wie gesagt, der hat mir sehr geholfen. Der hat dann auch angerufen bei der Werft und hat mir geholfen, hier eine Bewerbung zu schreiben und so was. Na, jedenfalls habe ich dann am 1. September 1953 angefangen zu lernen. Und dann hieß es ja, also technische Zeichnerin, diese Ausbildung, die ist nicht mehr so, wie sie mal hätte sein mögen oder möchten. Ne? Jetzt muss man erst einen technischen Beruf lernen. Also, was musst du lernen? Schlosser musst du lernen. Aber nur ein Jahr, damit man sich vorstellen kann, was man da zeichnet. Naja, und ist gut. Na gut, dann lerne ich eben Schlossern. Ne? Dann musste ich feilen lernen, dann musste ich hämmern lernen, dann musste ich schweißen lernen. Und wie das Jahr rum war, hieß es ja, also das Ministerium hat beschlossen, es ist jetzt nicht mehr, ihr müsst zu Ende lernen. Also musste ich weiterlernen, Schlosser. War ich Schiffsschlosser gewesen. Nach 2 Jahren habe ich meine Gesellenprüfung gemacht, kann ich euch zeigen. Ein Doppelringschlüssel, ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Doppelringschlüssel ist. Zeige ich dir mal. So, den musste ich dann, habe ich dann so ein Stück Stahl gekriegt hier, so ach dick, so und so lang, wie es sein muss. Und aus diesem Stück Stahl musstest du einen Doppelringschlüssel feilen, feilen, alles abfeilen. So, Pfarrhand, immer, ne? So, naja, jedenfalls habe ich dann die 2 Jahre rumgelernt und dann hieß es ja, ich will aber Zeichnerin werden. Ja, dann müssten Sie zur Abendschule gehen. So, und weil ich aber ein sehr guter Lehrling war, ich habe immer Auszeichnungen gekriegt und habe auch immer mehr Geld gekriegt als die anderen, Das ging ja bloß, guck mal, was haben wir, die kriegt 85 DDR-Mark, nicht? Die ist erste Halbjahr und dann nachher 90 und dann 100 und dann 105. Aber ich war dann bei dieser 105, war ich dann schon eher als die anderen, dann zwei, die gekriegt haben. Ne? Naja, jedenfalls habe ich auch ausreichend Bücher gekriegt und dann solche. Nicht? Aber nur aufgrund des Fleißes, nicht weil ich irgendwie politisch habe, ich war ich überhaupt nicht da dann, ne? Naja, ich habe dann mit in der Tanzgruppe war ich denn, habe mit Volkstanz gemacht und im Chor war ich, habe schöne Bilder, wir haben wunderschöne Stunden erlebt, wunderschöne Stunden haben wir dort gemacht. Ne? Naja, und dann habe ich gesagt, na gut, dann gehe ich ihm zur Abendschule. Dann bin ich dann zur Abendschule gegangen, immer abends nachdem bin ich den ganzen Tag nach. Ach so, und dann kam dann hier das Institut für Schiffbautechnik, das war auf dem Gelände ein das Haus. Ich war in Werft, bist du schon mal an der Werft vorbeigefahren mit dem Zug? Nee, bist noch nicht, ne? Jedenfalls, das ist ein schönes Backsteingebäude. Das war mal, zu anderen Zeiten war das mal irgendwie Krankenhaus von Wolgast. Naja, jedenfalls kamen diese Leute und suchten zwei Mädchen, die technische Zeichner oder technische Hilfskraft erstmal sein wollten. Drei Mädchen wollten sie haben. Naja, und da kam ich dann und dann noch zwei andere, zwei aus dem anderen Aktiv. Ne? Ich war die Einzige aus meinem Aktiv. Na, wir kamen dann schon gleich mit einem weißen Kittel, ne? Durften wir schon am Reißbrett stehen. Ne? Und eben technische Hilfskraft waren wir dann, nicht? Aber dann eben jeden Abend dann zur Abendschule immerhin. Ne? Konnte ich ja nicht, ich habe ja nicht so versäumen gehabt, ne? So, dann habe ich eben da meine Ausbildung als technische Zeichnerin gemacht, habe ja noch meinen Gesellenbrief gekriegt, ne, ausgelernt. So, und wie ich das denn fertig hatte, da war mir noch nicht genug, dann habe ich dann Stenografie gelernt und Schreibmaschine. Bin ich denn da auch weitergegangen, auch immer Abendschule, ne? Naja, und dann habe ich den 58, habe ich meinen Mann dann kennengelernt, habe ich trotzdem weitergemacht, diese Abendschule immer nicht, und 60 haben wir dann ja geheiratet. Naja, ach so, und dann war ich ja zwischendurch aktiv beim Rudern. Wir haben ja dann auch gemacht, die ersten zwei Jahre war ich beim Handball. Da waren wir schon bis 6. Klasse gewesen, aber dann sind so viele Mädchen nach drüben gegangen. Da war ja noch die Grenze offen. Da ist das aufgeflogen. Ja, was mache ich denn nu? Was will ich denn nu machen? Irgendwas muss ich ja machen. Dann bin ich zum Rudern gegangen. Und Rudern war wunderschön. Also wo wir überall waren, dann war ich sogar in Grünau zum Lehrgang, also zum Trainerlehrgang war ich denn da sogar. Ne? Also da, das war eine wunderschöne Zeit. Rudern, das war so ein sauberer, schöner Sport, wie Rudern ist. Es war anstrengend, nicht? Aber ne? Ich habe schöne, straffe Bauchmuskeln. Da hatte mal der Gynäkologe gesagt, Frau Hering, Ihre Entbindung möchte ich gerne, dieser straffe Bauch, wie Sie da. Naja. War aber nicht er, das war in Heringsdorf war der Arzt, ne? Naja, jedenfalls war das die schönste Zeit. Ich hab sowas, wie die alle jetzt die DDR schlecht machen, ich kann nichts dazu sagen. Ich habe nichts Schlechtes erlebt. Ich habe weder mit der Stasi noch mit weiß ich mit wem was zu tun gehabt. Weiß ich nicht, also. Aber mit Ostpreußen auch nichts zu tun. Mit Ostpreußen auch nicht. Nein, Ostpreußen gab es nicht und Königsberg gab es nur ohne Preußen. Nicht? Ich bin nicht in Königsberg Preußen geboren, sondern ein Königsberg, was noch unten im Schwerwald gibt. Da gibt es ja auch in Königsberg. Nicht? Also du konntest ja sagen, Königsberg gibt es in der Welt noch mehr irgendwie. Ich glaube, in Bayern gibt es auch einen Königsberg. Ne? Also das wurde leider, und wir waren ja auch keine Flüchtlinge, wir waren nur Umsiedler. Auch nicht immer Aussiedler, sondern Umsiedler. Wir wurden nur umgesiedelt. Nicht? Das war es alles. Und wenn ich denn meine... Wir mussten ja öfter Lebensläufe schreiben, denn nicht während der Zeit. Ne? Da musste ich auch immer, musste man nicht schreiben, man ist Flüchtling. Ne? Und dann wollte ich ja dann zur ABF gehen, das war ja Arbeiter- und Bauernfakultät. Ich wollte ja lernen, ich war eben ehrgeizig, ne? Ich wollte lernen. So. Und dann, wie ich mich da beworben hatte, da musste ich ja nur auch meine Eltern und alles reinschreiben. Und dann hieß es, was? Kaufmannstochter? Nee. Hier ist ein Arbeiter- und Bauernstaat und kein Kaufmanns. Habe ich nicht, konnte ich nicht hingehen, durfte ich nicht hingehen, wurde ich nicht aufgenommen. Ja, und da war mir dann eben nur die Lehre. Nicht? Das war dann eben, die Lehre war dann eben, wo ich mich hochgearbeitet habe. Wie gesagt, ich war wirklich so, Ich habe die ganzen, ich brauchte nicht mehr selber, ich habe dann nur noch entworfen. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich habe die Kombüsen eingerichtet. Ich habe die Schlaf, wo die Matrosen geschlafen haben, wo die Schalter, wo die Heizung, wo die Schaltkästen waren, alles. Also das hat wirklich, ich war so voll und ganz dabei. Also es war sehr schön. Es war wirklich, ich habe wirklich einen schönen Beruf gehabt, einen schönen Beruf. Ich habe auch viele Bilder dazu, ja. Viele Bilder. Nicht, aber. Ja, seht ihr, und das ist so mein, dann bin ich dann eben, wie gesagt, habe ich 60 habe ich geheiratet, ja, und dann im September ist dann nachher unsere Tochter geboren. Wir haben beide an einem Tag Geburtstag. Ja. Die Kindergeburtstage, die waren eben immer da, bloß meine nie, aber das spielt ja keine Rolle. Dafür sind sie jetzt dann da, aber ich fahre ja nur auch jetzt immerhin zum Geburtstag. Wenn sie Geburtstag hat, dass wir eben beide feiern, ne? Zu meinem 80. da war sie dann aber hier, ne? Da haben wir hier gefeiert, ne? Naja, wie gesagt, das war so mein Dasein. Ich habe dann die Regina gekriegt, dann habe ich aber keinen Kindergarten, keinen Krippenplatz, nichts gekriegt. Dann hat meine Mutti die Regina groß gemacht, praktisch bis sie 3 war. Mein Mann war ja bei der Marine, der war auch nie da, also war ich auch immer alleine. Der war meistens auf Rügen irgendwie da, auf so einem Bergungsschiff, wo die Minen abgesucht haben auf der Ostsee, nicht? Wo sie da diese immer lang gefahren sind, wo sie geortet haben, da ist das ganze Munitionszeug, was sie da mal gehoben haben, ne? Da war Bergungs- und Rettungsdienst, nannte sich das ja, ne? Naja, und dann, wie er dann nachher entlassen wurde, da war ich ja dann, ach so, und dann hieß es nachher, wo ich geheiratet, ach, dann war ich, ich habe ja in Greifswald entbunden da. Dann kamen sie an mein Bett, die vom Betrieb, und brachten mir eine Einweisung für eine Wohnung. Ach Mann, war das was, wa? Hast ja, Wohnung war ja doch sehr, sehr, also war, hast ja wirklich nicht gekriegt, so, ne? Naja, aber nur dadurch, dass ich habe ja denn, meine Entbindung war recht schwer, sodass ich 11 Wochen hatte und nicht bloß 6, ne? Und vorher war ich auch zum Muttererholungsheim in Boltenhagen, wie ich schwanger war, nicht? Und, diese Wochen, die ich dann bei meiner Mutti war, da hatte ich ja hier noch keine Wohnung, hatte ich ja bloß das Zimmer, aber ich bin dann mal hergefahren von Diedrichshagen, habe mir die Wohnung angeguckt und das war eine Treppe, so hinten da am Nachtjackenviertel, Treppe hoch und jeden Eimer Wasser hochtragen, jeden Eimer Wasser runtertragen. Aber ich hätte mich gefreut, war eine schöne große Wohnung gewesen, ne? Ja, so, und dann kamen sie dann nachher, ob ich nicht helfen würde, würde ein Ehepaar aus Schwerin kommen, vom Studium, die haben Kinder, ob ich nicht noch zurücktreten würde. Und ich, gutmütig wie ich bin, helfen will ich jedem und noch mehr. Naja, wenn ich denn die nächste Wohnung kriege, ja, ne, da habe ich dann gesagt, na gut, ne, bin ich weiter in meinem Kabuff da gewohnt, nicht, in meinem möblierten Zimmer. Naja, und dann war es nachher so weit, ich hatte mich dann bei der AWG angemeldet, aber da waren die Wohnungen, das war die Arbeitergenossenschaft. Und da gab es ja auch, da hatte ich die Nummer 650a. So, naja, da hätte ich ja warten können bis Ultimo, bis ich da hätte eine Wohnung gekriegt. So, und dann hieß es plötzlich, ja, das Institut, das hat ein Haus gebaut, da ziehen nur welche rein, unter anderem auch hier, dem ich meine Wohnung praktisch zur Verfügung gestellt habe. Aber nun sind auch 3 andere Wohnungen frei. Aber da sind noch 2 andere Zeichnerinnen, die möchten auch eine Wohnung haben. Und dass sie mir nur gesagt hätten, Frau Hering, Sie sind ja zurückgetreten, Sie suchen sich eine aus. Musste ich mitziehen und ziehe die schlechteste Wohnung. Draußen im Tannenkamp, da wo der Tiergarten ist, da musste ich jeden Tag hin. Und auch Wasser raus, Wasser rein. Die anderen haben hier in der Stadt gewohnt, die anderen beiden Frauen, ne? Aber da war ich, oh, das, da war ich so sauer so. Und dann habe ich dann nachher, wie ich denn da lang genug gewohnt habe, da habe ich mich dann beim Direktor, ach, dann war ich dann nachher doch Vorsitzende der Frauenkommission, war ich denn, ne? Dann habe ich dann doch ein bisschen nicht was zu sagen gehabt, aber ich durfte mich melden, ne? Dann habe ich dann mit dem Direktor gesprochen, habe ich ihm das dann geschildert, hat mir einen neuen Direktor gekriegt am Institut. Und dann habe ich ihm das erzählt, da sagt er, ja, Frau Hering, das muss ich sagen, das ist sehr ungerecht gewesen, was wir mit Ihnen gemacht haben. Aber wir helfen Ihnen doch noch zu einer Wohnung. Na, und dann haben sie mir, das waren 2 Zimmer, dann haben sie mir gesagt, ich könnte zum Wohnungsamt gehen und könnte das vorstellen. Und dann, wenn der eine Wohnung, könnte ich die dann mir angucken. Da habe ich dann 3 Wohnungen angucken können. Aber das waren alles 3 Wohnungen. Nein, also dann bin ich da draußen lieber wohnen geblieben. Ne? Na, aber denn einer, der wollte, der hätte auch eine Wohnung gekriegt, der hätte diese Wohnung gekriegt. Der wollte aber nicht in einen Neubau ziehen. Der hat dann mit mir getauscht. Der ist in die Wohnung, wo ich eben gerne rausgezogen bin. Und ich bin hier reingezogen. Und dann hat er mal später, kam er mir, hätte ich das gewusst, das kann ich meiner Frau gar nicht sagen, was das für eine schöne Wohnung ist. Ne? Naja, siehst du, und da war dann unsere Tochter so weiter, die hatte ich ja dann nachher, wie sie 3 war, habe ich sie dann ja untergekriegt. Und zwar in dem Tiergarten da draußen war ein Wochenheim, Kinderwochenheim. Und da durfte ich sie morgens hinbringen und mittags aber immer holen. Nicht? Ich wollte sie ja nicht da hinhaben. Ne? Na, und da war ich dann natürlich froh gewesen, dass ich sie, und die Kinderchen, die sagten immer, Tante Hering, nimmst du mich mit? Ja, ne, wie da alle da bleiben mussten für die Woche über, wie die Frauen dann Schicht gearbeitet haben. Ne? Naja, und dann nachher, wie ich denn hier die Wohnung kriege, das war im April, am 20. April. Wisst ihr, was das für ein Tag war, 20. April? Diesen Verbrecher, seinen Geburtstag. So, naja, an dem Tag sind wir hier reingezogen. Und da war hier vorne nichts, da war kein Bürgersteig, das war fürchterlich. Ich habe das ja alles dokumentiert, ich habe alles fotografiert, immer fotografiert. Hatte ich ja damals so eine kleine Pendi, wo so 12 Bilder muss reinpassen. Naja, und da habe ich denn unsere Regina unten, weißt du, an der Peene, wenn du, ist doch diese wie sagen wir, Jungfernbrücke da, diese Holzbrücke, wenn man da unten spazieren geht zum Schlossplatz. War es noch nicht, ne? Da ist jedenfalls eine Baracke gewesen. Und da habe ich die Regina auch untergekriegt, aber auch wieder nur bis Mittag. Wenn die Kinderchen schlafen gingen, dann musste meine Regina sitzen mit der und warten, bis ich dann komme, sie abholen, ne? Aber ich war froh, dass ich, sonst hätte ich sie immer da hinten in dem Tal, das hätte ich gar nicht gepackt, das hätte ich gar nicht geschafft. Naja, jedenfalls habe ich dann die Regina untergekriegt, dann ging sie auch nachher im September, begann ja auch die Schule, kam sie auch in die Schule, dann war sie ja 7. Naja, siehst du, und so haben wir uns dann durch, mein Mann hat dann doch das Studium auch noch gemacht, der ist ja dann Maschinenbauingenieur, da hat er auch dann Abendstudium gemacht und musste dann immer nach Warnemünde da zur Schule, zum Hauptsitz, ne? Mhm. Ja, das war auch eine doofe Zeit gewesen. Das war auch dann sehr belastend, nicht nur für ihn, sondern auch für uns, ne? Ja, so. Und die Eltern sind in Dietrichshagen geblieben? Meine Eltern sind da geblieben, ja, die haben ja da, die haben nachher, wenn du über die Brücke fährst an Dietrichshagen, da siehst du doch so einen Neubau an der Seite da, so im Hintergrund. Wenn du da, guck mal nach links, wenn du mal nach Greifswald fährst, in dem Neubau haben sie gewohnt. Aber die hatten die Scheune, die Gutscheune hatte sich mein Vater ausgebaut, den Giebel, da hat er sich eine Wohnung, ne? Die ganzen, die Fenster und die Türen hatte er sich geholt von Greifswald, da dieses Luftwaffenlazarett, was da jetzt, ist doch jetzt da Klinikum, hier in Mediagreif ist da, jetzt. Aber wenn du Greifswald reinfährst, da siehst du doch zur rechter Hand diese Backsteinbauten, so eine, ja. Bestimmt. Da, naja, jedenfalls von da hat er sich die Türen, die Fenster geholt. Naja, und die Bohlen und sowas alles, es war mühsam, sehr mühsam. Und mein Bruder sagt, ich habe ewig Steine geklopft und immer noch Steine geklopft, um da was draus zu machen. Da haben sie doch den Stall, den Gutstall abgerissen und diese Steine haben sich dann die ganzen Leute da, die Neusiedler, die alle nur sich was bauen wollten, ne? Denn wo sollten sie hin? Mein Vater, der hat bei meinem Onkel gewohnt und das war auch eine große Familie. Also wenn mein Cousin, die sind ja nach Amerika denn gegangen nachher, 54, 55, mit dem habe ich gerade vorgestern gesprochen, wieder sagt er, weißt du, sagt er, wie wir gewohnt haben in Dietrichshagen, in der einen Wohnung, wer alles da war, wer alles Zuflucht bei uns gesucht hat. Und das alles in dieser, was hat sie, eins, zwei, drei Zimmer. 3 Zimmer waren da bloß. Und dann oben das Dach, das war aber nicht ausgebaut. Also da war es schon mächtig eng. Da war mein Vater froh, dass er dann nachher da das Stückchen Land hatte, auch ziehen müssen. Und das letzte Stückchen Acker hat er gekriegt. Ohne Pferd und ohne Kuh ungefähr. Nicht eine Kuh hat er gehabt. Die Kuh musste alles. Die musste Milch geben, die musste den Acker pflügen, die musste alles hin und her fahren, was für die Schweine. Da hat er ein paar Schweine gehabt, ein paar Hühner. Also ist das Leben war mein Vater nachher froh, wie die LPG kam. Dass er diese Sache los wurde. Er war unglücklich gewesen bis zum geht nicht mehr mit dieser Siedlung. Aber er hat immer was zu essen gehabt, ne? Hat immer was zu essen gehabt. Und wenn sie Brot und sowas sich denn gebacken haben und so, ne? Das war schon, war ja da wertvoll, sehr wertvoll, ne? Wenn die denn kamen von der Stadt mit Sachen, die sie da verscheuern wollten, die armen Städter, ne? Die haben ja denn, und wenn sie bloß eine Kartoffel gekriegt haben und wer weiß, was angeboten haben, ne? Das war schon ganz schön hart für alle. Naja, wie gesagt, wie die LPG dann herkam, hat mein Vater dann bei der LPG weitergearbeitet auf dem Schrotboden. Da hat er Schrot für die ganzen LPG-Viecher da machen müssen. Und da hat er sich mit der Lunge was zugezogen, dieser Mehlstaub da, dieses, ne? Na, jedenfalls hat er da dann diesen Blutkrebs gekriegt. Ne? Blutkrebs und Lunge, und da ist er dann, hat er bloß 2 Monate in dem Neubau gewohnt. Und meine Mutter war so glücklich, dass sie so eine Wohnung gekriegt hat, nur mit Bad und mit Toilette und alles. Das andere, das war ja alles bloß so, gehst da raus um die Ecke, ne? Das war alles sehr primitiv, nicht? Aber wie gesagt, ich war doch sehr froh, dass meine Mutti meine Tochter oder unsere Tochter denn gehütet hat, ne? Und das war auch so ein Opa-Kind, Opa hinterhergerannt, sagte meine Mutter immer, ich habe die Arbeit und dem Opa rennt sie hinterher. Denn wir mussten auch das ganze Wasser vom Gutshof holen, hat mit solchen Kannen immer so eine Trage gehabt. Also meine Mutti hat sich sehr, sehr quälen müssen, sehr quälen müssen. Das ganze Leben quälen müssen, ne? Ganze Leben quälen müssen da. Schon wie wir in Königsberg, da fing das diese böse Quälerei an. Ne? Da hat sie bis sie starb, nicht. Sie hat ja dann nachher, wie mein Vater starb, in der Wohnung weiter gewohnt. Aber sie musste alles aus Greifswald holen. Es gab ja kein Brot, es gab ja nichts, gar nichts da im Dorf. Nicht? Das war ja bloß ein kleiner Konsum und der hatte auch nicht immer alles. Nicht? Ich weiß, ich habe die Regina, wie ich zu Hause war, wie sie geboren wurde, da musste ich ja auch Milch und Schluss und so was alles kochen, auch aus dem Brunnen geholt und hat sie ganz böse Durchfall, also Ernährungsstörung gekriegt, bin ich nach Greifswald gefahren, in die Kinderklinik jeden Tag. Und dann haben sie gesagt, ja, na, das kann nicht sein, wir müssen den Brunnen untersuchen. Dann haben sie gesagt, der Brunnen ist ungenießbar, den durfte ich nicht mehr nehmen. Da musste ich jedes, was ich für sie kochen musste, musste ich mir Selters aus dem Konsum holen. Immer mit Selters kochen. Ne? Durfte sie nicht trinken, dass diese Ernährungsstörung wegging. Ne? Und das war schlimm gewesen. Nachher fuhren ja dann auch schon Busse, das war ja 60, da musste ich dann immer mit dem Kinderwagen mit dem Bus fahren. Und die Kinderklinik in Greifswald weiß nicht, wo die ist, ne? Die ist hinterm Bahnhof, nicht hinterm Hauptbahnhof. Da musste ich dann da langlaufen und dann warten, und bis ich dann mal rankam, nicht? Und wieder zurück. Nicht? Also es war schon, naja, ach Gott, wenn man jung ist, schafft man alles. Ich sag mal, der Mensch wächst mit seinen Aufgaben, ne? So. Und haben denn die Eltern auch von zu Hause noch erzählt? Wir haben schon so oft, mein Bruder und ich, gesagt, warum haben wir unsere Eltern nicht mehr gefragt? Ich weiß nur, ich habe meinen Vater mal gefragt, da sagt er, wir hatten ja das Geschäft gehabt und da kam sein Bruder, sein ältester Bruder, der war da mit dem Volkssturm gewesen und der kam dann und sagte, Fritz, du musst verschwinden, die Russen sind da. Na? Na, und da hat mein Vater die Wohnung alles abgeschlossen, schön, jawohl, alles in Ordnung, nicht? Laden abgeschlossen, alles in Ordnung und ist dann nach Pillau gemacht. Nicht? Wie er dahin, weiß ich nicht, ob er mit der Straßenbahn oder fuhr ja keine Straßenbahn, das weiß ich nicht. Ne? Und da ist er mit so einem kleinen Militärschiffchen rausgekommen, bis nach Stettin. Nicht? Also es ist ja bitterböses passiert da an den Schiffen. Nicht? Ich weiß hier meine Bekannte, da ist von der Schwester der ganze Kinderwagen mit Kind reingefallen da ins Wasser. Ne? Also da dieses Gedränge muss auch schlimm gewesen sein. Jeder wollte auf das Schiff rauf, jeder wollte raus. Ne? Also wie sie mir das erzählte, sagt sie, und dann kam meine Oma rauf und der Opa musste draußen bleiben. Der kam nicht mit rauf, nicht? Der Männer nicht, ne? Obwohl es ein alter Mann war. Ne? Also, es ist, also Krieg, nein, Krieg wollen wir nicht mehr, nein. Um keinen Preis, nein. Seht zu, dass ihr keinen Krieg mehr erlebt. Es ist furchtbar, es ist einfach nur schrecklich. Ne? Naja, siehst du, so ist mein Vater denn 67 gestorben mit seiner bösen Krankheit. Meine Mutti ist 85 gestorben. Die hatte denn auch eine Lungen-TBC hatte die gehabt. Und zwar war sie als Kind, hatte sie mal eine Lungenentzündung, die hat sich verkappt gehabt. Und die hat sich jetzt im Alter, hat sich das geöffnet. Und da hat mein Bruder nach Berlin mitgenommen. Und in Berlin ist sie dann da, in der Charité, ist sie dann da verstorben. Ne? Ich weiß nicht, da war sie aber 82. Mhm. Wie ich jetzt, ne? Ja, das ist... Das war mein Leben so, im groben, gröbsten, allerletzten Züge. Wie war das mit dem Thema Ostpreußen praktisch bei nach dem Mauerfall? Haben Sie dann wieder darüber gesprochen oder haben Sie auch da konnten wir ja sprechen drüber, da ging das ja. Ich war 87, das 87 wurde eine Cousine von mir 70. Das war das erste Mal, da durfte ich rüber. Aber das war auch ein Theater gewesen, sage ich euch. Ein Theater an Gros, also ist so ein schlimmes Theater. Die schrieb, sie lädt mich ein. Und nein, das war anders. Meine Cousine wurde 60. Und zwar in Werne. Werne, du weißt ja, wo Werne ist, ne? Naja, nee, Gesa wird das nicht wissen. Aber egal, wer in Werne, so. Und da habe ich dann, die hatte mich eingeladen, dann bin ich zur Polizei gegangen und sie hat am 27. Januar Geburtstag, wurde sie 60. Und da bin ich hier zur Polizei gegangen und habe einen Antrag gestellt. Und habe aber, ich musste aber von der Werft, weil er ja Werft ist ja Militärbetrieb gewesen, ne? Die waren ja alle super, super, super versichert hier. Du darfst keinen, mit dem keinen sprechen von drüben und schreiben, um Gottes Willen, und treffen, um Himmels Willen. Und ich hatte mich von allem ferngehalten. Ich habe nichts unterschrieben und ich habe dann auch eben zuletzt nur Sachen machen dürfen, die eben nicht Verschlusssache war. Die waren eben Vertrauenssache, ging noch, aber Verschlusssache durfte ich nicht mal gucken. Ne? Naja, egal. Aber mein Gruppenleiter war nicht ganz so schlimm. Der hat dann doch mal gesagt, hey, ja, das musst du noch machen und so. Ne? Ist egal, aber das war nebenbei. So, und dann musste ich dann vom Abteilungsleiter Genehmigung haben. Und auch vom Direktor, vom Werftdirektor. So, und das habe ich gehabt, weil ich ja nicht war ja nicht irgendwie Vertrauensperson. Ne? So, und damit bin ich zur Polizei gegangen, habe das strahlend hier hingehalten. Hier, bitte, ich habe das und das und das, ich möchte dann und dann fahren. Ne? Und das war vor Weihnachten, 87. So, und da... zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich schon eine Karte gekriegt, ich möchte mal hinkommen. Oh, denke ich, die haben es aber schnell bearbeitet. Ja, aber sie haben es bearbeitet, ne? Ja, das ist ja, sie sind ja nicht verwandt. Das ist die Frau von ihrem Cousin und mit der sind sie doch nicht verwandt. Nein. Aber meine Tochter, die in Grimmen wohnt, ich wollte ja mit ihr fahren, die hat denselben Antrag gestellt, ist ja noch weniger verwandt. Die durfte fahren. Aber da war ja schon der Christian war schon geboren. Christian ist ja, die Steffi ist 89, die letzte war noch nicht. Die Steffi ist ja 89 erst geboren. Aber der Christian war schon da. So, und da ist die Stasi zum Kindergarten gegangen, hat geguckt, ob die Kinder auch richtig versorgt sind, angezogen und Essen mitgekriegt haben. Ja, haben denn die Erzieherinnen erzählt, wenn mein Schwiegersohn hinging und die Kinder geholt hat und, ne, naja, und dann, wie sie nachher aber kam, und dann habe ich dann natürlich geheult wieder, mir kamen die Tränen vor Wut. Da sagte, kam dann eine von den Polizisten und sagt, haben Sie nicht noch jemanden, der Dichter ist, der irgendwie Geburtstag hat oder so? Ich sage, ja, sage ich, ich habe noch eine Cousine, aber die wird am 27. April 70. Tragen Sie doch noch mal an. Also die Helga dieselbe Prozedur noch mal durch, wieder hingegangen Und da musste ich ja die Namen alle, und dann heißt sie ja nun nicht so, wie meine Mutter heißt, nicht? Es war ja nur von meiner Muttis Seite, ne? Ja, ich sage, das ist die Tochter von meinem Mutters jüngsten Bruder. Ja, die heißt doch aber ganz anders. Ich sage, ja, wissen Sie, die Frau, die hat das Kind vor der Ehe gekriegt, und dann muss das ja den Namen von der Mutter behalten. Das war ja früher so, sage ich, ne? Da dreht sich dann um, also, naja, so, ne? Aber da durfte ich dann fahren, nicht? Das war dann eben geschummelt, gelogen und so weiter. Aber das wollten sie ja. Die wollten belogen werden. Weiter, so brach ja auch wohl die DDR zusammen, weil das ein Lügenhaus war, ne? Naja, so, das war das erste Mal, wo ich dann rübergefahren bin. Das war 87. Und 88, da wurde denn die Cousine, die abgelehnt wurde, das Jahr vorher, ne? Naja, und da durfte ich aber auch fahren. Und 89, da wurde der Mann von meiner Mutters Schwester, da wurde der 80. Also es waren immer runde Geburtstage, anders durftest du ja nicht fahren. Nur wenn du was, ne? Da durfte ich dann auch fahren, ja, da durfte ich auch mal. Es war sehr schön gewesen. Also es war, die haben mich so verwöhnt, also die haben, wer weiß was gemacht. Und nun sind sie ja leider alle gestorben. Heute hat nur, nee, gestern, nee, heute hat die eine Geburtstag, die im Himmlerwald wohnte. Weiß ich nicht, ob Himmlerwald ist doch ein Begriff, bei Peine zwischen Weine und Hannover. Wenn du von da kommst, die 1 lang, nee, die 2 lang, da ist hinter, kommt doch Lehrte, dann kommt Himmlerwald und Wolfsburg, Braunschweig und. Na, so. Naja, jedenfalls, da war das schon sehr schön. Also da, die sind mit mir, wo die überall mit mir rumgefahren sind und gezeigt haben. Da war ich in Dortmund, da in diesem wunderschönen Park. Da war wohl irgendwo, ich weiß nicht mehr, ob das eine Buga war oder sowas zu der Zeit. Sowas kannten wir ja nicht. Es war ja hier bei uns nicht, ne? Aber da war so eine Bahn, die dann oben durch den ganzen Park fuhr und Blumen, Blumen und Blumen und nochmal Tulpen, Tulpen, Tulpen. Also sowas habe ich ja noch nicht gesehen gehabt. Das war sowas von erbauend und sowas Schönes. Ja, also das war schon sehr schön, wo die überall mit mir. Dann sind sie zu so einem Bauernhof gefahren, der so eine Biogasanlage hat. Stall voller Kühe. Aber dieses ganze Zeug, das war so interessant. Das konnte man ja alles da besichtigen, besehen. Da war dann auch ein Hofladenverkauf. Du konntest da essen und alles. Also das war schon ganz toll gewesen. Und die, ne? Waren ja dann auch aus Ostpreußen, oder? Nein, die sind da geboren. Das sind Hiesi. Meine Mutters Schwester, die ist, nachdem sie da aus Wolynien ausgewiesen wurden oder geholt wurden von den Deutschen, ne? Da ist hat dann einen Ostpreußen kennengelernt und ist mit dem dann nach Westfalen in eine Grube gegangen. Er hat dann in der Grube gearbeitet, da die mussten ja noch verdienen und alles. In der Grube war ja dann viel zu verdienen, Kohlengruben, ne? Und da sind die in Herringen, haben die denn da gewohnt. Das ist ja auch bei Hamm, ne? So, und da sind die anderen auch geboren, die Kinder von meiner Tante, ne? Da und die Frauen, na, das waren da hiesige gewesen, nicht? Die Margret, die ist da geboren in Unna und naja, das ist dann eben da, die waren eben immer schon da, nicht? Und das, vielleicht zählte das auch ein bisschen, weil die auch da geboren waren, ne? Dass sie nicht republikflüchtig gewesen sind, nicht? Das war ja ein böses Wort, ne? Republikflüchtig, ne? Ja. Und wie kam man dann wieder, oder wie kamen Sie wieder auf das Thema Ostpreußen? Nach der Wende? Also ja, nach der Wende, da hatte Schugart das in eine Zeitung gesetzt, dass er Reisen nach Ostpreußen macht und so, ne? Naja, und da habe ich mal irgendwie dann mal angerufen da und mal mich erkundigt und habe dann meinen Bruder angesprochen. Ich sage, wollen wir nicht da mal hinfahren? Der fahren nach Königsberg. Sagt mein Bruder, wer weiß, was für ein unseriöses Ding das ist, weil wir ja schon zu viele Rheinfälle erlebt haben die ersten 3 Jahre, ne? Wir wurden da über den Nippel gezogen bis zum geht nicht mehr, ne? Naja, und da sagt mein Bruder, dann fahren wir mal mit. Ne? Dann war er hergekommen und dann sind wir das erste Mal dann wieder nach Königsberg gefahren. Und da sind wir auch da am Viehmarkt vorbeigefahren, wo mal unser Zuhause war. Ne? Ich sag, Klaus, sag ich, hier stand unser Haus. Was? Und er kannte das ja nun nicht, weil er ja nicht nach 45 da war. Nicht? Ich kannte ja nur die Ruinen, ich wusste ja die Ruinenstadt, wie ich die verlassen habe, nicht? 48, ne? Wie die ausgesehen hat. Ne? Und er nicht. Und er sagt, wäre ich bloß nicht hergefahren. Es hat ihn so enttäuscht. So enttäuscht. Es stand ja nun nichts. Naja, jedenfalls sind wir dann ja auch da draußen im Baltik gelandet, ne? Und dann sind wir ja am nächsten Tag, haben wir uns ja dann abgesondert. Wir haben nicht alle Fahrten mitgemacht, denn da nach Insterburg und sonst die Sachen, das interessierte uns ja im Grunde genommen nicht, nicht? Das war ja eigentlich Land, da hatten wir eigentlich gar nicht, gar keinen Draht dahin, ne? Und da sind wir dann durch Königsberg gestellt. Da sind wir überall da, wo wir Kind waren, wo wir als, sind wir da auf dem Friedländer Tor. Das war ja unsere Rodelpartie gewesen, der, weil das ja so abschreckt, nicht? Ist ja das Friedländer Tor. Und hier sind uns, es war unser Rodel, dann war da so eine Wiese. Und da sind wir, das war ein schöner Berg. Heute, wie wir das gesehen haben, sagt Klaus, was höher war das nicht, sagt er, wir da waren. Er ist dann noch hochgegangen, das ist alles verwuchert mit Bäumen und Sträuchern, alles. Und dahinter ging eine Treppe hoch. Da konnte man auf das Friedländer Tor gehen. Aber das war jetzt alles verwuchert, verwachsen und alles unmöglich. Also das war eben nichts mehr. Ne? Naja, jedenfalls waren wir denn da und dann waren wir eben an unsere Teiche gewesen, an unsere Schwimmteiche. Und dann waren wir an einer Stelle, da hatten sie so eine Bude aufgebaut, so eine, haben wir ein bisschen was gegessen und was getrunken und alles. Und dann sind wir zum Bahnhof. Wir haben es jedenfalls nur alleine rumgehört. Dann sind wir von der Stadt bis nach Juditten gelaufen. Ich weiß nicht, ob es sagt euch garantiert nicht, oder doch? Ja? Da sind, ach so, wo die Kirche ist. Ihr wart bestimmt bei der alten Kirche da, bei dieser Holzkirche da in Juditten. Kann ich mich nicht daran erinnern, aber das ist auf den Landkarten immer so. Ja, aber da ist Schuckert meistens hingefahren, immer da mit den Leuten, da mit dem Bus. Nicht so da. Und da, bis da sind wir hingefahren und letztes Stück konnte ich nicht mehr laufen. Ich sage, Klaus, du kannst laufen, ich bleibe hier sitzen. Dann sind wir mit der Straßenbahn bis da. Ist dann ja die Endstation Juditten, ist ja dann dieser Kreisel, wo die Straßenbahn rumfährt. Ne? Bis da sind wir gefahren, sind wir hochgelaufen. Ach, dann haben wir unsere Bäume gesucht, wo wir als Kinder da waren, nämlich Bäume, da auch in Mitgeten. Ich meine, Mitgeten war ja ganz dolles Militärlager, das haben sie ja total kaputt gemacht. Ne? Da waren auch unsere Bäume, die waren denn so hoch, die Äste so, nicht so, wo du da überall durchkriechen konntest, so, nicht? Und es war herrlich gewesen. Ich habe so eine schöne Kindheit gehabt. Unsere Eltern sind so viel nach Rauschen und nach Kranz gefahren und also wo die über Palmnicken, wo die überall mit uns hin waren, das glaubt ihr gar nicht. Juditten und Mitgeten und dann fast jeden Sonntag sind wir irgendwo in der, oder am Schlossteich, dass wir spazieren gegangen sind und um Schlossteich, also es war immer schön. Ich habe so eine schöne Kindheit gehabt, trotz des Krieges. Ich meine, ich war dann 43, ich ging noch nicht zur Schule. Da bin ich im Krankenhaus, am städtischen Krankenhaus gewesen. Das steht ja noch, das ist ja auch noch heute Krankenhaus. Ne? Da wurde ich am Leistenbruch operiert. Und da war Fliegeralarm, da haben sie uns alle in den Keller geschoben mit den ganzen Betten da. Ne? Und ich habe da immer so gestaunt unten in dem Keller, da gingen ja die ganzen Rohre durch, die ganzen, oh, war das was für mich, oh Mann, was das alles, wie das alles hier aussieht. Ne? Tja, und da fielen die ersten 5 Bomben. Und meine Tante wohnte in der Wagnerstraße hier, Muttis Freundin, und der Cousin, der Mann war Cousin von meinem Vater. Und da waren wir den Sonntag hin und auf dem Hinterhof das Haus hatte es getroffen. Das sah schrecklich aus. Also für uns, wir haben da nur geguckt, meine Tante wohnte oben, ganz oben im obersten Stockwerk. Oh, da habe ich gesagt, so schlimm sieht Krieg aus. Also es ist ja fürchterlich, nicht? Das war auch ganz schlimm, nicht? Da ist eine da eingefallen, eine in Schlossteich gefallen und eine in Ponat. Das waren so ein Klecker, so 5 Stück, die sie da abgesetzt haben, ne? Ich weiß auch gar nicht, ob sie die überhaupt abgeschossen haben, keine Ahnung. Denn das war ja da noch gar nicht irgendwie von Großkrieg, nicht? Das war ja wohl so der Anfang gewesen. Ob das so eine Plempermaschine war, weiß ich nicht, die sich da irgendwie verlaufen hat oder was. Naja, das war dann auch so. Und dann war ich bin ja so viel auch in Kietdorf gegangen. Ich war ja so eine Nuss, ich war überall und nirgend. Und da war ich gerade so im Film Gestiefelte Kater, im Urania war ich da. Mein Vater hatte eine Bekannte gehabt, die kam immer auch bei uns einkaufen und die war an der Kasse in dem Kindtop da, nicht? Und die hatten uns immer mal Karten gegeben und da konnte Helga ja immer hingehen, ne? Ja, und da gab es den gestiefelten Kater und da kam Fliegeralarm, ne? Also meine Mutter sagt, ich habe beim Kopf gestanden, die Helga, die wohnt, die Helga ja. Und ich bin seelenruhig mit der Straßenbahn nach Hause gefahren. Also wenn ich mir überlege, wie man als Kind so ohne Gedanken, ohne, Nicht? Und das ist heute gar nicht mehr. Heute sieht jeder da mit seinen Dinkelbumsel da und bummelt da hier und da. Wo hast du heute schon ein Kind, wo man sagt, ist unbefangen oder sowas? Findest du doch gar nicht mehr. Findest du doch gar nicht mehr. Tja, die werden schon, ich werde bloß meine Zweijährige sehen, die weiß genau am Telefon, da muss er raufdrücken. Da ist die Oma, da ist die Uroma, Tic-Tac-Oma. Ja. Und Sie haben gesagt, nach der Wende seien Sie mehrfach reingefallen oder man habe sie über den Tisch gezogen, so ungefähr. Naja, mich persönlich, klar, mich haben sie auch über den Tisch gezogen. Da kamen sie hier an der Tür, haben geworben für Zeitungen. Und die Zeitung wurde es die nie los. Dann hieß es, ja, wir machen Studium, wir werden denn gesponsert. Und vor lauter Mitleid sagt man, na gut, ein junger Mensch und so. Ja, und dann war es nach dem so, nicht, wo wir denn gemacht haben. Wir sind nicht rausgekommen. Wir mussten das ganze Jahr das olle Blatt da bezahlen, was sie uns dann untergejubelt. Das war nur... Was mich denn? Und dann sind wir ja manchmal auch auf die Werbung mitgefahren, nicht? Das kannten wir ja auch nicht so was. Und was wurden wir da auch über den Tisch gezogen? Oh, das ist billig und das ist so gut, das ist oh und. Ja, und was war es? Kacke war das denn nachher? Das war in den Läden viel billiger gewesen und viel besser. Ja, das sind so Sachen. Und wie viele Leute wurden mit Autos über den Tisch gezogen? Alte Schrottkisten, die sie herbrachten. An der nächsten Ecke sind sie stehen geblieben. Da haben sich doch so manche gesund gestoßen. Nicht? Das wollen wir doch wirklich leider. Und die DDR-Leute sind sehr vertrauensvoll gewesen. Die haben, so was kannten wir ja nicht. Wir haben ja jedem vertraut. Bei uns war im Haus, was denkt ihr, was bei uns für ein Team war, wenn es so willst. Wir haben uns alle super verstanden. Wir haben den Hausdienst gemacht. Hier war die Treppe sauber. Heute, guck mal an hier unter mir, die macht keine Treppe. Wenn ich die nicht hier machen würde, nach oben und nach hier, der würde, unten ist da nur eine Wohnung leer. Da macht der Mann, macht der Treppe, weiß ich gar nicht, ne? So nach dem Motto. Ne? Und so ist doch überall. Das ist alles weggefallen. Diese Verbundenheit, die ist weg. Was denkt ihr, wie unser Vorgarten ausgesehen hat? Der hat den Zaun gehabt rundum, waren Blumen, Rabatte, Blumen gefallen. Das lumpige Ding, was da jetzt noch steht, das habe ich mal gepflanzt. Macht kein Mensch mehr. Ich hatte lauter Steine rund gemacht, schön. Steine weggenommen, damit sie mit ihren Rasenmäher darüber gehen können. Die Velocher waren da. Ne? Und nein. Also ich will die DDR nicht zurückhaben. Das möchte ich damit nicht ausdrücken. Aber es war in vieler Hinsicht schöner. Und das sagen viele Wessis, dass es hier ein ganz anderer Zusammenhalt war. Das stimmt auch. Und das ist auch in manchen Städten ist es noch, aber auch nur in manchen. Ich weiß nicht, ob es bei deinen Eltern auch ist, weiß ich nicht. Ja. Ob die sich auch im Haus irgendwie verstehen oder wie. Das sind mehr so Sportgemeinschaft und sowas. Ja. Das ist schon noch ein bisschen anders, aber... Ja, also wie gesagt, wir hatten eine ganz tolle Hausgemeinschaft. Und nicht nur wir, sondern nebenan hier, meine Nachbarin, die eben angerufen hat. Nicht? Mhm. Die ist aus dem ersten Auf. Das ist die sich immer sehr rührend um mich kümmert. Die hatte mich auch gestern zum Mutter eingeladen und hat mir den ganzen Schub wieder mitgegeben. Ich sage, kann ich auch 3 Tage von essen? Wann soll ich das essen, das bisschen, was ich da nur essen darf? Ne? Mhm. Naja, aber sie ist eben sehr, sehr lieb und sehr, nicht? Sie ist auch schon 78, aber, und ich hatte ihr, vorher hatte ich ihr zum, sie ist aus Arnswalde her da irgendwie, und da hatte ich ihr die Reise geschenkt. Ich sage, dass ich mal mich erkenntlich zeige, ich schenke dir die Reise. Und hat sie sich gefreut, dass sie dann ihre das Dorf da, wo sie herkam, ne? Ja, und sowas, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, ich will nicht sagen, diese Hingabe für einen anderen, das war eben so. Da hat einer für den anderen eingestanden. Also sowas, so wie heute, dass du sagst, hier nur ich, Geld, wie viel kriegst du? Darf ich nicht sagen, dann werde ich entlassen. Tja, so ist es heute. Ich wusste alles, was jeder verdient. Ich habe nämlich den FDGB kassiert. Ich habe die große Kartelle gekriegt. Da stand drauf, Max verdient das und Fritz das. Und da habe ich kassiert, da das Geld ist für den Beitrag, da den FDGB, nicht, der Gewerkschaft. Und so was gab es nicht. Gab es nicht. Also, wie gesagt, ich kann mich nicht beklagen. Aber wie gesagt, ich will sie nicht wieder zurückhaben. Mhm. Weil ich nur doch... Freiheit, was ist Freiheit, ne? Meine Kinder sind zur DDR-Zeit in den Urlaub gefahren mit den Kindern. Jetzt sind sie noch nicht einmal wieder weg gewesen. Gar kein Geld dafür. Wobei ich ja nur gefahren bin, weil ich ja nur Rentner bin. Nicht? Ich, ja. ich kriege ja nur das Geld. Ne? Ja. Ja. Hm. Ja. Und nochmal Thema Ostpreußen. Hat man denn im Familienkreis irgendwann mal davon gesprochen? Na, im Familienkreis hat man über die Familie von Ostpreußen gesprochen. Das ist klar. Das hat man ja nur jetzt, ich will nicht sagen intensiver, aber man hat gesprochen dann. Ne? Das war schon. Das, was wir jetzt gehört haben, wer hat das zum Beispiel zu der DDR-Zeit noch gehört? Haben die Kinder das gehört? Oder? Was denn? Na, die Geschichte, die wir jetzt gehört haben. Keiner. Keiner. Nee. Ich habe die mal meinem Bruder erzählt. Und zwar, aber das war schon nach der Wende. Da war mein Bruder, der war ja im Staatsapparat, auch da im Bundestag nachher nach der Wende. Und da war er denn Rentner, meine Schwägerin ist ja Augenärztin, die hat die Praxis gehabt und die musste noch arbeiten, die ist ja jünger wie er. Ne? Und da war ich denn mal, ich habe ja dann mal in der Praxis da ihre Schwester vertreten, weil die krank war, da sagte sie, Mensch, hey, kannst du nicht kommen? Ich sage, ich habe ich noch nie gemacht hier, was soll ich denn hier? Mein Bruder sagt, wir können alles und du gehst dahin. Also musste ich dann ihre Praxis da, Patienten, da gab es böses Blut. Ich habe über alle aufgeschrieben, wie der Termin. Abends sagt meine Schwester, sag mal, willst du mich sterben lassen? Wann soll ich die ganzen da alle machen? Das schaffe ich doch gar nicht. Ich muss da mindestens eine Viertelstunde für jeden Patienten haben. Ich sage, ich habe doch gedacht, du verdienst dann mehr. Naja, das habe ich dann natürlich schnell sein gelassen. Ne? Einmal kamen Russen. Und die wollten was und die verstanden kein Deutsch, aber ich konnte nur mit denen, nicht? Ich konnte nur fragen, was sie wollten. Ne? Sagt meine Schwägerin, ich habe da mal gehört da, was ist denn da für ein Gequatsche da? Kam sie raus und hat nur gehört, dass ich mit denen da nur gesprochen habe. Ne? Ja, das war dann auch so ein nettes Erlebnis. Ne? Und dann kam wiederum ein andermal, kam dann einer, der wollte unbedingt dran, er wartet schon so lange und so lange. Und ich musste grinsen. Es war schlecht von mir, ich weiß, aber ich musste grinsen, weil wenn zwischendurch welche kamen, die akut mal schnell, da kam mal eine Lehrerin mit einem Kind, der hatte was ins Auge gekriegt beim Fußballspielen da und dann kam ein Elektriker, der hatte einen Splitter im Auge und so was. Und das musste ja gleich gemacht werden. Da gibt's ja nicht, und da müssen die anderen eben warten. Das ist nun mal so. Ne? Und der hat sich dann aufgeregt und ich musste dann dabei grinsen. Ne? Und das war böse, der hat sich ganz doll aufgeregt. Da kam meine Schwägerin auch raus, was ist hier los? Die hat dann für Ruhe gesorgt, ne? Dass dann alles dann wieder in Bahn ging. Ne? Also es war schon, ach so, und da war dann mal irgendwie, meine Schwägerin hatte irgendwie einen Zahnarzttermin oder sowas, da war ich dann mit meinem Bruder allein und das war so richtig schön schummrig, so richtig. Und da habe ich dann mal das erzählt. Da sagt er, mein Gott, sagt er, was du alles erlebt hast, ist ja furchtbar. Das ist ja wirklich schrecklich, was du alles durchgemacht hast. Ne? Ja, das war auch das Einzige, mein jüngster Bruder war ja im Grunde genommen dabei. Mhm. Ne? Ich habe sogar noch einen Brief.